Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 41. Bienengesprächen. Wir haben Mitte November, 15. November 2018. Bei uns wird's jetzt in den kommenden Tagen frostig in der Nacht, bisher war's relativ warm. Und diese Ausgabe der Bienengespräche beschäftigt sich im ersten Teil mit dem Boden. Es geht um Umweltgeschichte. Ich bin zu Gast bei Verena Winiwarter. Das Gespräch habe ich ursprünglich für meinen wissenschaftlichen Podcast Die Physikalische Soiree geführt, aber ich habe mir gedacht, danach, das ist doch eigentlich die Sache für die Bienengespräche, weil man das Thema Umweltgeschichte kennenlernt, aber auch den Boden von einer völlig anderen Seite sieht. Und wir hören ja immer wieder, was am Boden alles passiert und was das für Auswirkungen auf die Bienen hat. Und ich finde vor allem die Sicht auf den Boden von Verena Winiwarter interessant. Sie ist Historikerin und arbeitet als Wissenschaftlerin, Professorin an der Universität für Bodenkultur in Wien und ist auch, ich glaube, Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Der Korrespondentenbericht im zweiten Teil dieser Ausgabe kommt von Undine Westphal. Sie ist Schulimkerin in der Nähe von Hamburg und sie erzählt, was an ihrem Bienenstand und bei ihren Kindern in diesem Fall in der Nähe von Hamburg jetzt Mitte November 2018 gerade los ist. Viel Freude beim Zuhören. Ja, Kapitelmarken gibt's, das wollte ich noch sagen. Da kann man vor- oder zurückspringen, je nachdem. Und schon geht's los. Was bin ich? Umwelthistorikerin bin ich. Und Umweltgeschichte ist so ein Zwitterfach. Ich bin ja ursprünglich technische Chemikerin gewesen und dann habe ich Geschichte studiert und Publizistik und habe mich gewundert, dass sich dort niemand die Fragen stellt, die mich interessieren. Nämlich zum Beispiel, naja, und wie war das mit der Umwelt in der Antike? Die erste Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, die Antike hat eine ganze Fülle von Agrar, würde man heute sagen, technischer Literatur hinterlassen. Cato hat ein Agrarhandbuch geschrieben, von dem man weiß, dass er immer gesagt hat, und im Übrigen ist er der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss, also Cato der Ältere. Und dann eine Menge Leute, die man weniger gut kennt, den man am meisten kennt, ist Varro. Varro hat eine sehr berühmte Grammatik des Lateinischen geschrieben, aber er hat auch ein Agrarhandbuch geschrieben. Was steht da drinnen in einem Agrarhandbuch, wie man die Ziegen behandelt? Da steht drinnen, wann man die Schafe und die Ziegen scheren soll, wann man den Boden pflügt. Mhm. Bei Cato steht auch, dass man gefälligst alle Opfer, die so vorgeschrieben sind, durchführen soll, weil wenn es nichts nutzt, dann schadet's nichts. Opfer jetzt für die Götter. Opfer für die Hausgötter, für die Lahn. Ja. Er schreibt aber auch ganz genau, wie man eine Ölmühle betreibt. Mhm. Und nach ihm haben viele andere das auch gemacht. Also sie haben alle Gebiete der Landwirtschaft beschrieben. Es steht auch drinnen, zum Beispiel bei Columella, meinem Lieblingsautor, wie man eine Pferdestute dazu bringt, sich von einem Eselhengst begatten zu lassen, damit man diese gewünschte Mischung bekommt. Maultiere und Mulis waren beide sehr gewünschte Tiere. Die sind bessere Tragetiere als Pferde und weniger störrisch als Esel. Aber Pferde und Esel kann man zwar miteinander züchten, da entstehen sterile Wesen, also die Mulis oder die Maultiere können sich nicht mehr fortpflanzen. Das heißt, sie müssen immer wieder eine Eselstute dazu bringen, sich von einem Pferdehengst begatten zu lassen oder umgekehrt. Weil es ja sonst nicht zwei Arten wären, also diese sonst Esel und Pferd. Genau, so ist es. Wenn das so leicht ging. Ja, aber da muss man dann so ein Gatter bauen und das sollte man an einem Abhang bauen, damit die große Pferdestute von dem kleinen Eselhengst leichter besprungen werden kann. Warum ich das erzähle, das waren eminent praktische Werke. Praktisch für wen? Praktisch für diejenigen, die ein Landgut gehabt haben und sich darin bilden wollten, wie man ein Landgut bewirtschaftet. Das wäre ja spannend, wenn man das heute macht, mit diesem Handbuch versuchen, ein quasi historisches Landgut zu betreiben. Ich kenne einen Biobauern, der sagt, alles, was nach 1800 publiziert worden ist, findet er sowieso völlig unnötig. Und der hat Columella in der deutsch-lateinischen Ausgabe auch zu Hause auf der Truhe stehen und hat auch das benutzt. Ich meine, ich muss immer dazu sagen, die Leute sind dann früher auch mit 30 gestorben. Wenn man sagt, früher war alles besser, ja, eh. Auch ein bisschen, aber vielleicht wäre es einmal interessante Facette, einfach zu sehen, wie man damals getickt hat in der Landwirtschaft. Also weder war früher alles besser, noch war früher alles schlecht. Kann man auch nicht sagen, genau. Ja? Die Rübenbauern übrigens gefallen mir gut. Die sind so an der Grenzschicht zwischen Luft und Boden und die haben auch ihr Logo so gemacht, dass praktisch das Kraut, was hinaussteht, und die Rübe, die drinnen ist, ihr zentraler Vermittler ist zwischen oben und unten. Das ist schön. Ja, ich finde das auch sehr nett. Wobei der Boden selber ist ja eine dreidimensionale Sache. Also erstens mal ist da Wasser drinnen. In einem Boden, in dem eine Rübe wachsen kann, muss Wasser drinnen sein. Ein völlig trockener Boden ist eine Wüste. Ja, logisch. Dann ist Luft im Boden. Ja. In den Poren ist immer Luft und es gibt in den obersten 10 cm Boden auch eine Menge Lebewesen, die aerob sind, die also zum Überleben Luft brauchen, die atmen, wenn sie so wollen. Dann ist das Ganze porös. Das in den Poren ist das Wasser oder die Luft oder beides. Ja, ja, genau. Ja? Und dann haben sie die Mineralien, also sie haben was Festes, was Flüssiges und was Gasförmiges, alles in diesem Boden drinnen. Organisch und anorganisch. Ja, und da ist schon eine große Vereinfachung drin getroffen. Und die haben meine Agrarautoren damals nicht getroffen. Die konnten das nicht unterscheiden, organisch und anorganisch, sondern sie haben nach ganz anderen Kriterien entschieden, ob ein Boden fruchtbar ist oder nicht. Ja? Aber ohne organische Substanz im Boden wäre ein Boden nicht fruchtbar. Und jetzt stellt man sich unter organischer Substanz irgendwie so einen schwarzen Schlatz vor. Ja? Oder Humus. Ja, Humus, genau. Krümelig schöne Erde durchaus auch. Ja. Oder halt die Blätter, die im Herbst runterfallen, im Anfangsstadium. Aber sehen Sie, da sind wir, wo sich Lebewesen befinden. Ja, klar. Ja? Soll also, man auch nicht alles wegräumen, damit der Igel drunter Platz hat. Ja, aber nicht nur der Igel. Wer macht denn, dass das die Blätter im Herbst verwelken und dann sich in feines, bröseliges Zeug auflösen? Das haben wir im Sachunterricht sogar in der Volksschule gelernt, kann ich mich erinnern. Ja, Zeugs. Regenwürmer. Aber die ganzen Mikroben. Mikroben, also, ja, gut. Das sind Pilze, Bakterien, Einzeller. Mhm. Im Boden gibt es eine unglaubliche Biodiversität. Das ist wahrscheinlich der Lebensraum mit der höchsten Biodiversität. Und auch so diese Urinsekten, wenn man da reinschaut, wie heißen die? Tripse und naja, da gibt es alles Mögliche. Ja, ja. Es gibt zum Beispiel, mag ich so gern, die Pseudoskorpione. Mhm. Ja, das sind so kleine Insekten, die haben so scherenartige Fühler. Es sind keine richtigen Scheren, die man auf- und zuklappen kann, aber die sind so V-förmig. Und wenn denen unter einem Mikroskop heiß wird, dann winken sie mit diesen Scheren und das sieht irgendwie so aus, als ob sie einem durchs Mikroskop winken würden. Ja, ja, und da wird es aber schneller mal heiß im Mikroskop, wenn das Licht drauf brennt. Also wenn man freundlich sein will zu den Bodentierchen, schaut man sie nicht zu lang unter dem Mikroskop an. Aber dann gibt es noch die Nematoden, diese ganz feinen Fadenwürmer, genau. Mhm. Und das, was im Boden das meiste ausmacht, sind die Pilze. Ja. Strahlenpilze. Und da muss ich jetzt gleich wieder in die Antike springen. Ja, da sind wir ja gerade hergekommen. Ja, genau. Plinius, der hat auch über den Boden geschrieben. Mhm. In der Naturalis Historia. Naturalis Historia ist die große Naturgeschichte von Plinius. Das ist der bei der Beschreibung des Ausbruchs des Vesuvs 79 nach Christus dann selber auch gestorben ist. Dieser Naturwissenschaftler war das. Zu nahe angegangen. Oder zu lang geblieben und dann von den tödlichen Gasen. Mhm. Die Gase, die sind ja unsichtbar und das ist echt bei Vulkanausbrüchen ein Problem. Das ist nicht so fein, ja. Mhm. Also die Lava oder die Asche sind aber auch gefährlich. Ja. Aber ich kenne mich mit Vulkanen noch schlechter aus als mit vielen anderen Dingen. Na, war doch in Südamerika so ein Ausbruch, wo dann ein Dorf alle gestorben sind, weil sie eben in einer Senke gewesen sind und diese Gase einfach unsichtbar waren und alle vergiftet haben. Der Witz an dem ist, dass diese Gase schwerer sind als Luft und dort eine Senke gebildet. Ja, genau. In dieser Senke hat sich das CO2 und das SO2 gesammelt, weil das schwerer ist als die normale Luft. Ja. Das ist so wie im Weinkeller. Im Weinkeller geht man ja mit einer, na, also sie sind aber schon brutal, ich hätte eine Kerze empfohlen. wenn die Kerze ausgeht. Ja, ja, ja, klar. Ja, und man muss sie aber unten tragen. Ja, ja. Ja, das ist, deswegen ist der Dackel irgendwie foolproof, ja, weil der geht immer unten. Nein, man merkt es dann am Gewicht, wenn man den Dackel nachziehen muss, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn er geht, dann ist das alles viel leichter. Das hat auch eine haptische Komponente, der Dackel. Na gut, aber wir waren. Das ist ein interessanter Indikator. Da wird es ein bisschen schlatzig, also diese ganze Geschichte, beziehungsweise das zersetzt sich, von mir das auch gerne trocken irgendwie, aber es zersetzt sich das organische Material. Und ich war ganz erstaunt, wir haben unsere Bienen im Schwarzenberggarten in einem Gebiet, wo ein Gastgarten war, der Besitzer ist verstorben vor 15 Jahren und 15 Jahre Blätter haben da wirklich eine ungefähr 10 Zentimeter hohe schöne Erdschicht gemacht. Und das ist schöne Erde, das ist jetzt nicht mehr Blätterzeug, sondern das ist gutes Zeugs. Ja, das waren nicht die Blätter, sondern oder nicht die Blätter alleine, ja, sondern die Blätter sind die Nahrungsmittel einer ganzen Reihe von Lebewesen, von Pilzen, von Bakterien und auch, da haben Sie schon ganz recht, von Regenwürmern. Die Regenwürmer ziehen sich Teile von diesen durch die Mikroben vorverdauten, also wir sagen verwelkten und verrotteten Blättern, in ihre Kanäle, genau, fressen sie, ja, und scheiden dann ihre Verdauungsprodukte aus. Und wenn man einen sehr, sehr guten Boden hat und die Regenwürmer sich da drinnen wohlfühlen und genug zu fressen bekommen, deswegen sollte man eigentlich nicht alles Laub immer wegharken, weil man füttert damit Regenwürmer, dann sieht man in der Früh so kleine Häufchen, so schwarze, kleine Häufchen aus so irgendwie rundlichem Zeug um kleine Löcher herum. Das sind die Regenwurmkothäufchen. Mhm. Und Regenwurmkot ist ein wunderbarer Dünger. Ja, gibt es ja Leute, die das auch professionell züchten, also Regenwürmer, damit man die dann kaufen kann und auf seinen Garten. Aber wir waren ja bei der Antike, wo man nicht unterschieden hat zwischen organisch und anorganisch, weil man es wahrscheinlich nicht wusste. Das heißt, es war wahrscheinlich kein Thema. Man wusste, Düngen wäre schon sicher schon ein Faktor, dass man da, wenn man die Ziegenkacke aufs Feld räumt, das gut ist oder schlecht, je nachdem, was man will. Columella hat die Dünger sortiert nach Qualität. Wir mussten das auf unserer kanadischen Farm heuer im Sommer auch machen. Alpaka-Haufen, Ziegenhaufen und Hühnerhaufen. Ja, nicht vermischen, weil da gibt es üble Effekte. Ja. Also der Hühnermist hat viel mehr Phosphor. Die Hühner haben einen ganz anderen Metabolismus und produzieren viel mehr Phosphor im Dünger. Und deswegen hat man früher auch oft Taubenhäuser gehabt auf großen Landgütern. Ja, wir auch, aber ein kleines Haus am Land. Ja. Ja. Und was machen Sie mit dem Taubenkot? Nichts. Das ist ganz schlecht. Das ist ein wunderbarer Gartendünger. Und dort, wo Sie nicht genug Phosphat haben im Boden, ist der Taubendünger überhaupt das Allerbeste. Columella sagt auch, wenn man einen ganz schlechten Boden hat, dann nimmt man Taubenkot, weil der ist besonders gut, um den Boden wieder zum Leben zu bringen. Und wie merke ich das, dass zu wenig Phosphat im Boden ist? Ja, weil die Pflanzen kümmern. Ah ja, ja, und zwar ganz bestimmte wahrscheinlich. Ganz genau, er kennt auch schon das Konzept der Zeigerpflanzen. Ah, verstehe. Und er sagt unter anderem, sagen aber viele dieser Agrarautoren, wenn man ein Landgut neu erwirbt, muss man dorthin gehen und sich anschauen, was auf dem Boden wächst. Und dann ist das ein Anzeiger dafür, dass man aus dieser Wildnis ein urbares, fruchtbares Land machen kann bei bestimmten anderen Pflanzen. Sollte man die Kaufentscheidung noch einmal überdenken. Mhm. Wenn man aber dann den Boden hat, sagt der Columella, dann ist es eine Frage der eigenen Leistung, ob der Boden fruchtbar ist oder nicht. Es gibt nicht, sagt er, einen per se fruchtbaren oder unfruchtbaren Boden. Es gibt nur einen schlecht behandelten. Das klingt sehr modern, dieser Ansatz. Deswegen liest auch mein Freund, der Biobauer, immer noch Columella. Mhm. Das ist der Ansatz, der, was wir heute organische Landwirtschaft nennen, der gesamten traditionellen Landwirtschaft immer zugrunde gelegen ist. Was wäre da die Alternative, die industrielle Landwirtschaft wahrscheinlich, was macht man dort? Da zwingt man den Boden was auf oder nicht? Ich meine, bei den Rübenbauern, als ich war, sagte der Oberrübenbauer, der österreichische, nämlich der Chef dieser Interessensvereinigung, dass sie den Boden auch nicht kaputt machen möchten, weil sie den ja auch an ihre Kinder weitergeben. Das war durchaus glaubwürdig. Das glaube ich auch, ja. Aber wenn sie auf Mineraldünger angewiesen sind in ihrer Bodenbewirtschaftung, dann sind sie adaptiert, sagen wir, an das industrielle System. Der Mineraldünger, das ist Phosphor, Stickstoff, Kalium und ein paar Mikronährstoffe. Also der Boden braucht immer 7 Nährstoffe, um produktiv zu sein. Dieses Minimumsgesetz, dieses Fass, wo diese Fass die Minimumtonne, dann. Genau, von Liebig, oder? Das ist, ja, das ist in der Formulierung, in der es berühmt geworden ist, ist von Justus also von Liebig. Das niedrigste Ding vom Fass, dort fließt das Wasser über, das bestimmt dann praktisch, wie viel gut dort wachsen kann. Also jedes dieser Elemente wäre dann, hätte eine eigene Höhe von dieser Taube, glaube ich, sagt man. Also von den Fassdauben, ja. Sie schauen schon so, wie wenn das nicht stimmt. Oder nein, ich schaue nicht so, wie wenn das nicht stimmt. Ich will Sie nur darauf aufmerksam machen, das ist nicht spezifisch für den Boden, sondern das gilt genauso für Sie. Sie können so viel Kohlenhydrate essen, wie Sie wollen. Wenn Sie kein Eiweiß essen, wird es Ihnen nicht gut gehen. Auch Sie brauchen Ihre Nährstoffe in gewissen zueinander einigermaßen konstanten Verhältnissen. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass Sie gesagt hätten, nämlich, dass Liebig das gar nicht gefunden hat und in Wirklichkeit war es wer anderer oder so. Nein. Das stimmt schon auch. Das, ja, da sehen aber, Sie, was man alles, aber das was man ich alles ahnen wichtig, kann im Gespräch. Ja. Okay. Das Gesetz des Minimums ist ein kluges Gesetz, weil es im Prinzip sagt, ihr müsst dem Boden alles zuführen, was die Pflanzen brauchen und nicht euch auf eine bestimmte Sorte von Zufuhrstoff konzentrieren. Trotzdem gibt es diese 7 Hauptnährstoffe und die 3 Makronährstoffe, das sind halt Stickstoff, Phosphor und Kalium. Und die sind durchaus begrenzt, Phosphor, oder? Auch Kalium, aber bei Phosphor merken wir es jetzt schon, also da gibt es diese Peak-Geschichten, Peak-Oil, Peak-Stuff, ja, Peak-Phosphor und wir sind über Peak-Phosphor wahrscheinlich schon drüber. Warum? Man muss dorthin gehen, wo aus erdgeschichtlichen Gründen das Phosphat sehr konzentriert lagert. Und ganz oft sind diese Phosphatlager mineralisch so, dass da auch sehr viel Uran drinnen ist. Wenn wir diese Phosphate, von denen es schon noch viel gibt, nehmen, dann reichern wir die Böden im Endeffekt mit Uran an. Und das will man eigentlich nicht. Uran ist ein radioaktives Schwermetall, an dem hat man auf einem Boden keine große Freude. Das heißt, die guten Phosphate, die nicht uranhältigen Phosphate, die gehen uns dann langsam eher aus. Ah, verstehe. Ja? Das ist die Geschichte. Und es geht nicht unbedingt darum, dass wir nicht genug Phosphat in der Welt haben. Es geht darum, dass wir ihn nicht in einer abbauwürdigen Konzentration haben. Also Abbauen von Mineralien heißt immer konzentrierte Lagerstätten nehmen und verteilen. Das ist auch ein Energieproblem. Wir sind doch in der physikalischen Soiree. Ja, natürlich, Energie ist zentral. Könnte ich jetzt das Wort Entropie fallen lassen? Ja? Also wir versuchen ja, Leben heißt ja immer, sich abseits vom thermodynamischen Gleichgewicht bewegen. Gegen die Würmer? Also letztlich, ja, dass man sich nicht zersetzt und das braucht viel Energie. Ja, ganz genau so. So, und wir nehmen jetzt energiereiche, weil sehr konzentrierte mineralische Substanzen aus dem Boden raus und verteilen die auf ganz vielen Böden. Dann gehen die in die Pflanzen, dann essen wir das, dann kommt unsere Exkremente leider ja nicht mehr auf die Felder. Ja, sondern die werden ja anders verarbeitet. Zum Glück auch, weil das Kokain, das man konsumiert, ja möglicherweise auch man nicht dort haben möchte aus den Feldern. Also das Kokain ist, glaube ich, das Unproblematischeste. Die Antidepressive. Ich weiß nicht, ob sie glücklichen Weizen dann hätten, wenn sie ihn depressiver füttern. Naja, was auch immer man. Hat noch niemand versucht, aber worauf Sie anspielen, ist die vielen, vielen Verunreinigungen, die in den Kläranlagen drinnen sind. Ja. Und diese Studien, dass es diesen montäglichen Kokainpeak im Abwasser, nicht in den festen Abfällen, aber im Abwasser von großen Städten gibt, das kennt man. Also wir lassen in vieler Hinsicht einen großen Fußabdruck in der Welt, die Menschen, nicht nur mit dem Boden. Aber wir sind ja vor ganz langer Zeit in diesem Gespräch, sind wir bei diesem organisch und anorganisch. Da bin ich auch in meinen gewesen. Gedanken noch dort. Ja. Und dort will ich jetzt noch einmal hingehen. Mhm. Die große Revolution in der Bodenbewirtschaftung war nämlich durchaus auch von Liebig angestoßen, dass er draufgekommen ist, dass die Pflanzen nicht etwa den Humus selbst aufnehmen können, sondern dass der zuerst in seine allerkleinsten Bestandteile zerlegt sein muss, abgebaut sein muss, in die mineralischen Bestandteile, von denen wir gerade gesprochen haben. Also es muss eine lösliche Form von Kalium, von Phosphor und von Stickstoff vorliegen. Diese lösliche Form von Stickstoff ist normalerweise Nitrat, die lösliche Form von Phosphor sind Phosphate und beim Kalium ist das einfach das Kaliumion und Kalium ist sehr gut löslich, also normalerweise hat man da nicht so ein Problem damit. Und nur diese kleinen Mineralbestandteile kommen über die Flüssigkeit, die rund um die Wurzeln ist, dann auch in die Pflanze. Diese mineralischen Bestandteile sind in den Humusstoffen, in den Huminsäuren drinnen gebunden, weil sie sind vorher ja in den Pflanzen drin gewesen. In den Blättern, die wir uns jetzt auf dem Boden vorstellen, ist Stickstoff und Phosphor und Kalium drinnen. Stickstoff und der Phosphor sind ja auch Bestandteile der Eiweißstoffe. Mhm. Und Liebig hat sich so eine Art Abkürzer vorgestellt. Ja, wenn man den Humus erst mühsam vom Boden Lebewesen abbauen lassen muss, die als ihre Verdauungsprodukte dann das produzieren, was die Pflanzen direkt aufnehmen können, dann kann man ja eigentlich auch die Mineralien direkt auf den Boden werfen. Allerdings hat Liebig diesen Zusammenhang nicht verstanden, dass der Humus aus den Vorprodukten dieser Mineralien besteht, die dann durch Bodenlebewesen abgebaut werden. Das hat er gar nicht verstanden. Das hat damals auch noch niemand verstanden. Die Humusstöffler haben einfach auf der makroskopischen Ebene gesagt, wo viel Humus ist, ist es sehr nährreich. Mhm. Und Liebig hat gesagt, schauen wir uns mal an, was in dem Humus eigentlich das Nährreiche ist. Und ist dann auf die Idee gekommen, das könnte man ja direkt auf dem Boden tun. Ja. Und das waren die Mineralstöffler. Und die Humusstöffler und die Mineralstöffler haben sich auch irgendwie eine wissenschaftliche Schlacht geliefert. Ja? Wann war das? Naja, wir reden 1800, jetzt. 1900. Wir reden jetzt über den Beginn des 19. Jahrhunderts. Mhm. Ja? Also Mitte 19. Jahrhundert eigentlich. Und gleichzeitig. Das war aber nicht zu gleichzeitig auch katholisch gegen protestantisch. Nein. Das war jetzt die Humusstöffler versus die. Die Mineralstöffler. Ja. Genau. Ja? Mhm. Und Liebig hat daraufhin auch einen Mineraldünger entwickelt. Mit dem ist er fürchterlich gescheitert, weil er hat sich noch eine kluge Idee zu eigen gemacht. Er hat sich gedacht, es ist nicht gescheit, wenn wir einen wasserlöslichen Dünger auf die Felder legen, weil wenn dann der Regen kommt, wäscht er den aus. Sehr gescheit. Sehr klug. Ja. Wunderbar, ja. Also hat er einen unlöslichen Dünger gemacht, den haben aber die Pflanzen auch nicht aufnehmen können. Das wäre dann der Widerspruch eben. Genau. Hat ja keinen Sinn. Und dann haben sie sich, mit der Zeit ist man draufgekommen, dass man sich das sehr genau überlegen muss, wie gut löslich muss der Dünger sein, dass er noch in die Pflanzen kommt, aber nicht gleich weggewaschen wird. Das ist also nicht 0,1 die Löslichkeit, sondern 0,7. Sondern man versucht dazwischen, genau, man versucht die optimale Darreichungsform zu finden. Ja, so wie das nicht egal ist, ob Sie Tropfen nehmen oder eine Tablette oder eine Retard-Kapsel, die sich erst im Laufe auflöst, so ist das nicht egal, in welcher Darreichungsform der Dünger kommt. Ja, und auch welchen Zeitpunkt, in welcher Menge und ganz wie das genau. Wetter gerade ist. Ja, und da muss man sich auch gut überlegen, wann der optimale Düngerzeitpunkt ist. So, jetzt geht Liebig diesen Abkürzer. Aber damit, dass er diesen Abkürzer geht, verändert er das, wie Landwirtschaft betrieben wird, komplett. Weil vorher, ohne dass die Leute das wussten, haben sie eigentlich unsichtbare Mitarbeiter gefüttert. Ihre Ziegendünger und Alpakadünger und Hühnermist, die sind eigentlich nichts anderes als Futter für die Mikroorganismen, die das dann verdauen und als ihre Ausscheidungsprodukte die Mineralien produzieren, die die Pflanzen dann aufnehmen können. Mhm. Und das hat man noch im Ende des 19. Jahrhunderts gewusst. Also ja, das war dann auch die Zeit, wo Semmelweis auf die Idee gekommen ist, es ist gescheit, wenn man sich die Hände wäscht, bevor man zu den Frauen geht im Krankenhaus. Ja, das war vor allem war das mit der Erfindung des Mikroskops durch Leeuwenhoek irgendwie verbunden und auch mit der Wasserverschmutzung in London, wo man dann irgendwie Cholera, das verschmutzte, genau, wo man dann das verschmutzte Wasser und das Mikroskop legen konnte. Und da gab es ja dann Zeichnungen im Punch, wo diese ganzen bösen Wasserungeheuer, diese Mikroben im Wasser da sind. Ja? Aber das war ihm nicht klar. Also, das war Liebig nicht klar. Die anderen haben gesagt, wir wissen zwar nicht warum, aber es wirkt, unser genau. Ziegenmist. Die haben das auf der empirischen Ebene gewusst, dass das gut ist und haben sich daran irgendwie gehalten. Und war nicht auch das die Zeit, in der das Maggi erfunden wurde oder so Ernährungsergänzung für eine darbende Bevölkerung, so im deutsch-französischen Krieg und so weiter, also wo es darum gegangen ist, Ernährungsdefizite auch auszugleichen? Das war alles im Aufbruch. Na, Liebig ist ja ein großartiger Chemiker gewesen, war der Erste, der eigentlich eine systematische Laborwissenschaft aus der Chemie gemacht hat. Und da war es ganz klar, dass man zunächst einmal Elementaranalyse probiert. Mhm. Also was heißt das? Man zerlegt irgendwas in einem Wesentlichen in einem Bombenautoklaven. Man macht es so lang kaputt, bis man die Einzelbestandteile hat. Und diese Einzelbestandteile analysiert man da. Und da kriegt man dann halt raus, so ein Körper, so Sie, wie Sie hier jetzt sitzen und ich, wie ich da jetzt sitze, wir bestehen aus bestimmten Elementen. Ja, die kann man auch aufschreiben. Das ist auch jetzt irgendwie kein Hokuspokus, da drauf zu kommen. Also was haben wir denn? Wir haben Kohlenstoff, wir haben Stickstoff, wir haben Sauerstoff, wir haben Wasserstoff, wir haben ziemlich viel so Kleinzeug, also alle möglichen Mikrospuren. Wir haben in den Zähnen, das ist ein Apatit, das ist ein, also der Zahnschmelz ist das härteste Material des Körpers, das ist ein bestimmtes Mineral, das man auch als Mineral analysieren konnte. Knochen, Kalzium wahrscheinlich. Kalzium haben wir, haben auch Magnesium, wir haben Kalium und Natrium, das ist die Nervenleitung, so sind das die Nervenleitungssubstanzen so. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten mit Ihren Kindern ein riesig kompliziertes Lego gebaut. Mhm. Ja, so, ich weiß nicht. Also je nachdem. Ja, ich weiß genau, wovon Sie reden. Also alle Väter wissen. Ja, ja, absolut. Ich weiß ja nicht, in welcher Lego-Serie Sie bauen, aber stellen Sie sich mal so ein großes Star Wars-Schiff vor. Ja? Ich komme noch aus der Zeit, wo man mit den Bestandteilen gearbeitet hat und nicht mit Star Wars Themen. Ja, also ich kenne nur diese Vierer, die Stückerl, die Sechser und die Achter. Und dann Schräge teilweise noch. Und dann die Bodenplatten und die Fenster sehr und die wichtig. Türen, ja, oder? Genau, ja. Und dann gibt es noch Bäume und so weiter. Ja? Ja. So, und jetzt sind wir genau in dieser Lego-Metapher. Wenn Sie ein Haus gebaut haben aus Ihrem Lego, hoffentlich haben Sie das getan, das machen ja alle. Ständig. Ja. Meine Kinder haben immer Flugautos gebaut. Mhm, ja. Ständig. Unglaubliche Dinge. Reifen gab es nämlich auch. Genau. Und Flügelbestandteile. Ja, ganz genau. So. Und jetzt stellen wir uns vor, der Liebe kommt und zerlegt sieht alles. Ihr Haus, ja, zerlegt es in alle seine Bestandteile. Da liegen dann 47 Achter rot und 33 gelbe Zweier, weil die haben sie nämlich irgendwann einmal geschenkt gekriegt. Ja. Und dann schauen wir auf diese ordentlich sortierten Häufchen und versuchen uns vorzustellen, dass das mal ein Haus war. Aber aus den Bestandteilen heraus dieses Haus wieder zu generieren, ist völlig unmöglich. Also, dass man einfach die Bestandteile nimmt und die zusammensetzt und daraus ergibt sich wieder dasselbe Haus, das geht nicht, weil die können in so vielen verschiedenen Weisen zusammengesetzt werden. Wenn Liebig dann das wieder gebaut hätte, wo er, also Sie haben vielleicht irgendwie eine Sechs-Zimmer-Villa gebaut, ja, und aus diesen Bestandteilen können Sie aber alles bauen. Da können Sie einen Stall bauen, da können Sie eine Garage bauen, können Sie wahrscheinlich auch eine Acht-Zimmer-Villa bauen und Sie können auch ein Flugauto bauen. Und aus den Bestandteilen zu schließen, wie das Haus gewesen ist, geht nicht. Muss man ja auch nicht. Nur wenn ich ein Haus bauen möchte, dann möchte ich schon viele Bestandteile zur Verfügung haben. Ja, und Sie brauchen einen Bauplan. Ja? Und ja. Eigentlich hat Liebig auf die Bestandteile geschaut und gesagt, okay, im Boden brauchen die Pflanzen Phosphor, Kalium, Stickstoff, Calcium, Magnesium, Schwefel, Kohlenstoff und hat nicht drüber nachgedacht, wie dieses Gefüge eigentlich ist. Ah, der hat dann und die Humusstöffler haben nur das Haus gesehen und nicht drüber nachgedacht, aus welchen Bausteinen es gebaut ist. Und Liebig hat sich dann gedacht, na, er verstreut jetzt einmal flächig Lego-Bestandteile übers Kinderzimmer, da wird dann schon einmal ein Haus draus werden. Ungefähr so, ja. Das ist ein bisschen unfair gegen Liebig, aber ich bin gern ein bisschen unfair gegen Liebig, weil Liebig ziemlich unfair gegen die Humusstöffler war. Also es ist ein bisschen eine Historikerrache. Und im Endeffekt haben beide recht. Die Humusstöffler haben recht, weil es nämlich auf viel, viel mehr ankommt als nur auf diese Nährstoffe. Und in den Minimumtonnen, die dann gezeichnet worden sind, da stand auch immer die Bodengare drinnen. Also so wie ein Essen gar sein kann, kann auch ein Boden gare haben. Das heißt, er ist gut aufbereitet, um Pflanzenwurzeln aufzunehmen. Da muss er ganz viele physikalische physikalische Bedingungen erfüllen. Er muss eben Poren haben, die groß genug sind, dass sich Pflanzenwurzeln da hinein begeben können. Er darf nicht zu dicht gepackt sein, ja. Er darf auch nicht zu locker sein, weil sonst bläst ihn der Wind weg. Er muss eine gute Porenstruktur aufweisen. Da dürfen nicht zu viele Makroporen sein, die den ganzen Boden dann irgendwie, wo sich dann große Löcher bilden können. Ja, also die Bodengare ist eine dreidimensionale strukturelle Komponente. Das ist irgendwie, wie dieses Haus seine Zimmer hat und seine Leitungen und alles dieses. Ja. Das hat Liebig schon auch zugegeben, aber er hat den Effekt seiner Nährstoffe, und das ist auch irgendwie nicht so unplausibel gewesen, überschätzt. Aber ich verstehe das Problem noch nicht, und warum es bei den Naturstöfflern dann Humusstöfflern, warum das irgendwie sie ausschließen sollte, die beiden Ansätze. Also wo ist der Konflikt? Naja, beide waren ja nicht falsch. Sie haben es halt einfach von zwei verschiedenen Seiten gesehen. Na, den Konflikt haben sie sich schon selber gemacht. Aber was war der Konflikt? Haben der die gesagt, Konflikt soll deppert? Man war schon ein bisschen höflicher damals, ja. Also die Humusstöffler haben gesagt, es kommt auf den Humus an, und was Liebig da mit den Nährstoffen macht, das ist irgendwie zu reduktionistisch. Und Liebig hat gesagt, diese Humusstöffler können nicht beweisen, was eigentlich das nährende Prinzip ist. Das nährende Prinzip habe ich erkannt, die denken einfach nicht weit genug. Aber haben beide schon Konsequenzen abgeleitet aus ihrer Sicht, dass dann Liebig gesagt hat, naja, dann werden wir halt düngen, indem wir diese Dinge ausbringen, und die Humusstöffler haben gesagt, wir bringen sicher kein Pulver aus, das in irgendwelchen Fabriken reduktionistisch gemacht wird, sondern wenn, dann machen wir Hühnermist. Ganz genau so. Die landwirtschaftliche Praxis war ganz verschieden, je nachdem. Die Praxis, ja genau. Und da gibt es ja bei den Bienen die sogenannte gute imkerliche Praxis, und da wird auch viel gestritten. Also über Praxisgeschichten lässt sich streiten. Nämlich wirklich streiten. Nein, das gehört so. Nein, das gehört so. Und genau so müssen Sie sich diesen Streit zwischen den Humusstöfflern und den Mineralstöfflern vorstellen. Liebig hatte halt dann eine große Industrie hinter sich, zunächst einmal die Kali-Industrie. Ja, da geht es ja dann wirklich ums Geld. Genau, und weil diese industriellen Interessen im Endeffekt sich durchgesetzt haben, hat es lang gedauert, bis sich wieder das entwickeln konnte, was die ursprüngliche Form von Landwirtschaft war, was wir heute organischen Landbau nennen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, warum Umweltgeschichte interessant ist. Und ist das Umweltgeschichte, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben? Anlässlich des Bodens? Ja, das ist Umweltgeschichte. Ich lese ja diese historischen Traktate. Ja, ja, verstehe. Ich versuche herauszufinden, wie die historische Praxis war. Ich würde auch die Imkerzeitung lesen von 1964. Ja, schauen Sie, ich habe zum Beispiel eines der berühmtesten Bücher, die Darwin geschrieben hat, und außerdem war es angeblich sein Lieblingsbuch, sein letztes Buch. Das war nicht The Origin of Species. Ja, das war ein Buch, das heißt Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer. Ach, schau. Und da schreibt er etwas drinnen, das ist so schön, dass ich es eigentlich am liebsten vorlesen würde. Ja, bitte gerne. Ja? Auf Deutsch. Auf Deutsch. Also was hat Darwin ursprünglich? Englisch. Es ist wohl wunderbar, wenn wir uns überlegen, dass die ganze Masse des oberflächlichen Humus durch die Körper der Regenwürmer hindurchgegangen ist und alle paar Jahre wiederum durch sie hindurchgehen wird. Der Pflug ist einer der allerältesten und wertvollsten Erfindungen des Menschen. Aber schon lange ehe er existierte, wurde das Land durch Regenwürmer regelmäßig gepflügt und wird fortdauernd noch immer gepflügt. Man kann wohl bezweifeln, ob es noch viele andere Tiere gibt, welche eine so bedeutende Rolle in der Geschichte der Erde gespielt haben, wie diese niedrig organisierten Geschöpfe. Aber eigentlich ist ja nicht der Regenwurm selbst, ich meine, der macht schöne Löcher auch noch zusätzlich, aber es sind ja die Mikroben im Regenwurm, in der Verdauung, die Geschichte machen. Ja, aber das hat Darwin noch nicht gesehen, und das hat auch der Herr Hensel, den er auch sehr zitiert und der viel weniger bekannt ist als Darwin, das war ein Physiologe, also ein Zoologe in Kiel, Und ich stelle mir diesen, man kann ja diese Leute sich dann im Internet inzwischen anschauen, die schauen natürlich alle sehr wohl angezogen aus, sie haben alle so Vatermörderkriegen und einen dicken Gehrock mit vielen Knöpfen und eigentlich stellt man sich diese Herren als völlig unbeweglich vor und irgendwie maximal noch an ihrem Mikroskop sitzend. Aber Viktor Hensel muss in seinem Garten auf den Knien rumgekrochen sein, er muss mit dem Schaufelchen da in den Boden sich hineingewühlt haben und Regenwurmlöcher verfolgt haben und er muss eine unglaubliche Geduld dabei gehabt haben, zu verfolgen, was diese Regenwürmer tun. Und er schreibt 1877 in einer zoologischen Zeitschrift, aber Liebig kennte und zitiert ihn auch, über die Tätigkeit der Regenwürmer für die Fruchtbarkeit des Erdbodens. Mhm. Und sie haben schon recht, das ist das Verdauungsbiom in diesen Regenwürmern ist dafür verantwortlich, dass der Regenwurm verdauen kann. Übrigens so, wie das bei Ihnen auch ist. Ja, hat mir einer erzählt, ein Biochemiker, der untersucht, wie gut man verschiedene Dinge verträgt. Also, dass man zum Beispiel, glaube ich, wenn man Linsen immer kocht und das Wasser nicht wegschüttet, dann kann es sein, dass man depressiv wird, weil da bestimmte Stoffwechselvorgänge verstärkt oder gehemmt werden, was auch immer. Nur er hat erzählt, iss keinen geschnittenen Salat, weil der Salat schützt sich vor Fressfeinden, vor dem Hasen. Wenn die Zellen angeknappert werden, dann werden Bitterstoffe gebildet. Der Hase sagt, oh, ich kriege jetzt Bauchweh, ich höre mal lieber auf. Wenn du einen vorgeschnittenen Salat isst, aus dem Supermarkt, aus dem Backerl, dann sind die Zellen bereits aufgebrochen. Es wurden bereits diese Bitterstoffe gebildet. Und, sagt der Biochemiker, das ist jetzt nicht das Problem mit den Bitterstoffen, sondern und dass du den Salat dann schlecht verdaust, sondern dein gesamtes Biom, also im Darm, ändert sich dadurch und du verdaust das Schnitzel nicht gut, das du mit dem Salat isst. Und das erscheint doch sehr verblüffend und seither esse ich keinen geschnittenen Salat, wenn es sich vermeiden lässt. Er sagt, zerpflücken ein bisschen, also und halt dann eher zubereiten, wenn man ihn auch wirklich isst. Sehen Sie, ich esse da kein Schnitzel und deswegen brauche ich irgendwie mich um den Salat. Um das nicht zu kümmern. Aber, aber Sie haben, also Sie sagen ja da ein paar ganz wichtige Dinge. Das eine ist, wir sind selber auch Ökosysteme. Mhm. Ja, und zwar nicht nur in unserem Biom, im Verdauungstrakt, sondern auch auf der Haut. Und die Filme auf den Zähnen, Zahnbelag, großer Gott, was da alles drin ist. Ja, aber vieles, was sie haben, brauchen sie. Also die meisten Dinge, die mit ihnen zusammenleben, die sind wurscht. Ganz viele, die da sind ganz notwendige Mitarbeiter. Mhm. Zum Beispiel die Bakterien und das Biom der Haut ist Teil unserer Abwehr, unserer Immunabwehr. Ja? Auch im Nasenschleim ist das so. Und natürlich gibt es ein paar Dinge, die nicht so fein sind. Ja? Also wenn sich die falschen Dinge in ihrem Darm vermehren, dann kriegen sie entweder Durchfall oder noch Ärgeres. Ja? Genau, weil die Mikrobenlandschaft ist immer so, wer setzt sich eigentlich durch? Der bestimmt das Milieu und die anderen kann sein, dass rausgekickt werden. Ja, genau. Und das haben die Menschen empirisch auch für den Boden früh festgestellt, weil sie haben begonnen, ihn zu merkeln. Merkel ist ein… Ausgemergelt, das Wort kennt man. Ja, das kennen sie, genau. Mhm. Und man kann nämlich einen Boden ausmerkeln. Wenn man zu viel Mergel drauf gibt, dann ist er irgendwann mal ausgemergelt. Ausgezehrt, oder? Genau. Und was ist Mergeln? Mergel ist ein Mineralstoff, also das ist eine Kalzium- und Magnesiumhältige Substanz, die kann man im Boden abbauen. Das ist so wie ein Lehm, manche sind auch richtig hart. Mergel hat aber die Eigenschaft, dass er sich an der Luft zersetzt. Also wenn man Mergelschollen auf ein Feld aufbringt vor dem Winter und über den Winter wartet, dann hat man im Frühjahr etwas Krümeliges, was man gut einpflügen kann. Kalzium ist da drinnen, Magnesium ist da drinnen als die wichtigsten Bestandteile. Und zwar in einer Darreichungsform, dass das schön langsam sich umsetzt. Damit verändern sie den Säuregehalt des Bodens. Man nennt das auf chemisch pH-Wert. Ja? Und wenn man den pH-Wert verändert, verändert man das Milieu. Mhm. Und wenn man das Milieu verändert, verändert man die Hauptarbeitsorganismen im Boden, da gibt es ein Gleichgewicht zwischen Pilzen und Bakterien und dieses Gleichgewicht verschiebt man. Ja. Und dann hat man diejenigen, die schneller arbeiten, gefördert und die bauen die organische Substanz dann schneller ab. Mhm. Ja. Man darf auch nicht mergeln, ohne gleichzeitig auch noch Dünger dazu zu geben, organischen Dünger, damit man auch eine Kohlenstoffquelle anbietet, damit diese dann schneller arbeitenden Bodenorganismen auch was haben, was sie zu tun haben. Genau. Ja. So, wenn man aber jetzt zu viel da drauf schmeißt, dann ist irgendwann einmal nicht mehr genug Kohlenstoff da, dass die überhaupt was abzubauen haben. Und man hat den Boden eigentlich in kurzer Zeit aller seiner Nährstoffe beraubt. Da hat man ein paar Bumper Crops, wie man das nennt. Also ein paar Mal ist es eine unglaubliche Ernte gewesen. Und dann bricht das zusammen. Mhm. Weil das Milieu im Boden dann so einseitig geworden ist und so und nicht mehr von alleine zurückgeht. Mhm. Ja, das ist so, wie wenn Sie eine schwere Amöbenruhe haben, ja, und schreckliche Durchfälle und man da kann man nicht unbedingt erreichen, dass sich ihr Mikrobiom im Darm von allein wieder umstellt. Da muss man irgendwie schauen, dass man diese Amöben irgendwie los wird und dann kann man hoffen, dass das wieder rekolonisiert wird. Ja. Und es gibt ja auch, inzwischen gibt es ja den Versuch, die Fäzes, wie man das hübsch sagt, ja, die Exkremente gesunder Menschen nach einer bestimmten Aufbereitung kranken auch einzugeben. Und es muss unfassbar gut funktionieren. Und das funktioniert offensichtlich. Mhm. Ja, da gibt man ja nichts anderes weiter als ein gesundes Mikrobiom. Mhm. Und das kann sich dann ausbreiten. Das ist übrigens ist ja das auch das Geheimnis, warum Sie zu Antibiotika Joghurt essen sollen, damit Sie diese Kulturen bekommen, damit nicht die Bakterien und die Einzeller, die da umgebracht werden sollen, das ist ja mit Schrot schießen, das heißt, Sie schießen ja auch das tot, was gut ist, damit sich das Gute wieder finden kann. Meine Frau trinkt manchmal Heilerde, also trinkt Boden quasi und ist nicht meins, denke ich mir. Allerdings habe ich dann im Fernsehen gesehen, einen Tapir, das ist so ein Viech, ein Säugetier im Regenwald, der isst giftige Früchte, weil er es kann. Warum kann er es? Weil er am Abend immer unten einen Schlamm frisst und mit diesem Schlamm nimmt er Stoffe auf, dass er eben diese giftigen Früchte verdauen kann, die sonst keiner will. Da habe ich mir dann gedacht, warum nicht auch mal an der Heilerde lecken? Also die Heilerde ist ja nur ein mineralisches Zeug, was nichts gegen sie sagt. Ja. Aber das ist eigentlich keine Erde. Ja, es ist eine Erde in dem Sinn, wie ich Erde verstehe oder Boden verstehe, ist ein Ökosystem. Ja, da gehören die Lebewesen, über die wir jetzt lang gesprochen haben, dazu. Und ohne diese Lebewesen würde sich auch niemals Erde bilden. Der von mir gerade erwähnte Viktor Hensen, der hat in Kiel nicht nur in den Regenwurmlöchern gestirlt, sondern der hat dann auch Experimente gemacht mit Sand. Gibt es ja genug Sand da oben in Norddeutschland. Er hat also ein großes Glasgefäß genommen, es mit Sand gefüllt, hat oben Blätter draufgelegt und zwar schon verwelkte Blätter und ein paar Regenwürmer reingetan. Und hat ihnen zugesehen, wie sie Blatt um Blatt da in ihre Regenwurmröhren hineinziehen und wie sie diesen Sand innerhalb von 1,5 Monaten in Boden verwandeln. Was eine unglaubliche Transformation ist. Wenn Sie auf Sand was anbauen wollen, dann merken Sie ja, dass das nicht geht. Aber auf einem Boden, in dem diese organische Substanz drinnen ist und in dem sich dann auch die ganzen Mikroben angesiedelt haben, die vorher da zum Teil oben in diesen Blättern ein paar waren und dann durch den Regenwurm kommen jetzt seine Verdauungsbiome dahin. Also Sie kriegen da, aus Sand wird ein Ökosystem. Mhm. Und in einer einfachen Handvoll Erde sind kilometerlange Pilzketten zum Beispiel drinnen. Ja? Und nicht nur die großen Tiere wie die Maulwürfe, sondern und der Igel, den Sie zuerst genannt haben, und die Regenwürmer, sondern das meiste im Boden ist halt Mikrobiologie, die man nicht sehen kann. Oder auch die Ameisen, die über hunderte Kilometer oft so Superkolonien bilden und einfach wirklich durchmarschieren und sicher auch Zeugs mitnehmen. Ja, natürlich, jedes Lebewesen transportiert Zeugs, nämlich, also auch die Ameisen haben ein Mikrobiom in ihren Verdauungsorganen. Mhm. Ja. Und das finde ich ja, das finde ich total spannend, dass da in den 60er Jahren wieder von die Rede war, dass man andere Planeten kolonisiert. Das hat niemand bedacht. Man hat sich ja gefragt, wie kann man einen Planeten erkennen, der für Menschen als Habitat geeignet ist. Mhm. Und da gibt es ganz viele Kriterien. Aber die Grundidee, dass man ein Bodenökosystem braucht, die habe ich nirgendwo gefunden. Und von wegen also Umwelthistorikerin, da lese ich halt auch die Dinge aus den 60er Jahren, die da publiziert worden sind. Unter anderem dieses sehr berühmt gewordene Buch vom Stephen Dole, wo dann Isaac Asimov bei der populärwissenschaftlichen Aufbereitung auch behilflich war. Das heißt Habitable Planets for Man, also für die Menschen bewohnbare Planeten. Und die müssen nicht nur flüssiges Wasser haben und eine Atmosphäre haben, die die Menschen atmen können. Sie müssen auch eine bestimmte Gravitation haben. Also sie dürfen nicht zu leicht sein, sonst gehen unsere Knochen kaputt. Sie dürfen auch nicht zu schwer sein, sonst können wir uns nicht bewegen. Mhm. Und man kann nicht erwarten, dass die Menschen so schnell evolvieren, dass sie an eine ganz andere Umgebung sich anpassen. Also vielleicht müsste man da so quasi über weiß ich nicht, hunderttausende Jahre irgendwie immer ein bisschen einen schwereren Planeten besiedeln, dass die Knochen immer stärker werden. Aber das ist gar nicht die Idee gewesen. Da muss sich der Planet um seine Sonne drehen, weil sonst hat er nämlich eine ganz heiße und eine ganz kalte Seite und dann könnte man nur man könnte irgendwie entscheiden, im Kalten schlafen zu gehen und im Warmen zu wohnen, wenn man direkt an dieser Grenze wohnt, da ist aber dann nicht sehr viel bewohnbarer Planet. Und da gibt es dann etwas, das nennt man dann die Goldilocks-Zone, also das ist die Zone rund um ein Zentralgestirn, in der es am wahrscheinlichsten ist, dass alle diese Bedingungen erfüllt werden. Ja. Was Dole und Asimov dann auch sagen, also wenn man wirklich so einen Planeten kolonisieren will, dann sollte man seine eigene Nahrung mitbringen, seine eigenen Pflanzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dort irgendein Leben gibt, das wir verdauen können, sehr gering ist. Und es wäre auch noch sehr gescheit, wenn wir versuchen würden, dann keine Pathogene mitzubringen, also keine Krankheiten. Also die Astronauten sollen also keine Erde an den Stiefeln haben, wenn sie von der Erde, unserer Erde wegfliegen und anderswo aussteigen. Genau. Und wenn sie keine Erde mitbringen, wird es dort auch keine Erde geben, auf der Pflanzen wachsen können, die wir essen können. Ja, aber ist das nicht so eine großartig philosophische Sache, dass man sagt, Leben musste entstehen und zwar hier auf der Erde eben auf diese Weise, dann wird es woanders unter den gleichen Bedingungen genauso entstehen müssen und dort gibt es auch schon die gleichen Bakterien. Oder dass man sagt, naja, ich weiß es eigentlich nicht genau, die Evolution kann sich schon dramatisch anders auch entwickeln mit ihren Lebewesen. Aber ich meine, die Chance, dass es Bakterien gibt, die genauso sind, ist doch denkbar hoch. Die Chance, dass es Bakterien gibt, je nachdem, wie wir Bakterien definieren. Oder auch Viren, wenn wir noch ein bisschen einfacher gehen. Wobei das nicht so sicher ist, ob das Einfachere ist. Ja. Also die Chance, dass es zellulär aufgebaute Zeug gibt. Mit einer semipermeablen Wand, wo Zeug hindurch kann oder auch nicht, je nachdem wie, wo, was. Wo eine Differenz zwischen Umgebung und dem Zeug herstellbar ist. Ja. Ja. Also Sie müssen da drinnen in dieser Blase ein Kompartiment bilden. Sie müssen das so schützen können, dass da drinnen was anderes stattfinden kann als draußen. Ja, weil Sie müssen da etwas schaffen, was nicht dem thermodynamischen Gleichgewichtsbedingungen ausgeliefert ist. Ja, das heißt, Sie müssen zum Beispiel da drinnen die Salzkonzentration höher halten können als draußen. Und das ist die Münchhausen-Schopf-Geschichte. Wie kann ich mich da rausziehen? Wie kriege ich einmal die unterschiedliche Konzentration her? Na gut, sagen wir Physiker, also mal durch Energie. Genau. Also Sie müssen ein System der Energieernte erfinden. Gut, das gibt es ja überall. Zentralgestirn, Sonne oder von mir aus irgendeine heiße Quelle. Ich habe nicht gesagt, Sie müssen eine Energiequelle finden, sondern ich habe gesagt, Sie müssen ein System der Energieernte erfinden. Ah, ja? Also, das wäre dann so diese Mitochondrien. Ja, glaube genau, diese oder Chlorophyll und naja, sie brauchen und ich auch, muss auf vom zweidimensionalen auch ins dreidimensionale kommen. Das müssen Sie auch schaffen, aber das ist nicht so schwierig, weil auch ein Molekül ist schon dreidimensional, aber Sie müssen zunächst einmal einen chemischen Energiespeicher sich irgendwie einen schaffen. Chemischen. Ja. Mit Sicherheit chemischen. Mit hoher Sicherheit, weil es gibt keine andere Energie auf der Ebene der Elektronenhülle von Atomen. Ja. Als chemische Energie. Das ist das, was wir als chemische Bindungsenergie bezeichnen. Ja? Und Sie müssen chemische Bindungsenergie ausbeuten. Mhm. Alles andere führt nicht wohin. Ja? Und die Energie. Also die ja? Kernenergie. Ja? Kernenergie der Sonne, genau. Die müssen Sie in eine für Leben zudringliche Form umwandeln. Mhm. Die Kernenergie selber ist dafür nicht brauchbar. Ja? Übermittelt wird diese Kernenergie letztlich dann durch Lichtstrahlen, ESHF, also frequenzabhängig die Energie, kommt dann als Quantum an, muss ja. Irgendwer aufnehmen, wer kann das? Ein Atom mit seinen Elektronen. Genau. Und damit sind wir in der Chemie. Und da sind Sie in der Chemie. Ja? Und das Molekül, das sich das Leben auf der Erde dafür ausgedacht hat, hauptsächlich ist das ATP-ADP, also Adenosin-Diphosphat und Adenosin-Triphosphat. Das erscheint mir schon denkbar kompliziert und weit hinten in der Evolution, dass sich sowas entwickeln kann. Naja, die chemoautotrophen Bakterien, die gibt es ja auch. Also die leben nicht von Sauerstoff, die leben an diesen schwarzen Spuckern am mittelatlantischen Rücken. Ohne Sonnenlicht, sondern durch Hitze und Schwefel. Die haben ein anderes energiereiches Molekül als Energiespeicher, wo sie die Energie hineinstecken, also ernten können, ja, und dann auch wieder rauskriegen. Ja. Also wenn sie eine Sparkasse haben, und stellen Sie sich mal vor, Sie wollen Ihr Geld ganz sicher lagern, ja, und Sie tun es einbetonieren, aber dann bringen Sie es nie wieder raus. Richtig. Ja? Das heißt, es wäre irgendwie gut, wenn Sie einen Speicher haben, an den Sie auch wieder ran können. Aber sind wir uns sicher, dass wir Geld lagern möchten oder können wir nicht energetisch in der Echtzeit leben? Nein. Weil sobald es finster wird, sind wir erledigt. Und Sie müssen ja mehr Energie haben, als Ihre Umgebung hat, weil Sie müssen ja Ihre eigenen Stoffwechselvorgänge betreiben. Sie brauchen ja Arbeitsenergie und Sie brauchen auch Speicherenergie, um Ihre Maschinen zu bauen. Ja, Sie haben nicht nur einen Durchfluss, sondern Sie haben auch Stocks. Weil Sie müssen ja die Maschinerie, die Ihnen diesen Durchfluss ermöglicht, auch schaffen. Und dafür brauchen Sie schon mehr Energie als nur für den Durchfluss. Also es geht nicht ohne Speicher. Ja. Ja? Jetzt müssen Sie ein System der Energieernte und der Energiespeicherung haben und das kann molekular sehr verschieden ausschauen. Und anzunehmen, dass auf einem anderen Planeten auch ADP, ATP funktionieren wird, ja, ist, finde ich, irgendwie ziemlich eine unplausible Annahme. Warum unplausibel? Weil es so unwahrscheinlich ist? Ja genau, weil es so viele verschiedene andere chemische Möglichkeiten auch gibt, Energie zu speichern. Ach so. In einer guten Fassung. Also Sie können Ethanol. Das wird sich nicht so gut eignen, aus vielen verschiedenen Gründen. Sie brauchen ein Molekül, das durch Aufnahme von etwas, was man ihm zur Verfügung stellen kann, in eine energiereiche Form übergeht. Und wenn es wieder abgibt, reversibel, dann gibt es damit Energie ab. Und das sehr, sehr elegant und immer wieder und ständig und auf, ja. Ja. Aha. Und anzunehmen, dass die ATP-ADP-Geschichte die einzige ist, die auch im hier auf der Erde schon nicht die einzige ist, ja, aber halt derzeit die dominante, ja, das ist sehr, sehr unplausibel, weil es sehr viel verschiedene andere molekulare solche Motoren geben kann, die genau dasselbe leisten können. So. Und das hat man auch in den 60er Jahren, glaube ich, sich schon so überlegt und gesagt, deswegen wäre es irgendwie gut, wenn ihr euer eigenes Nahrungszeug mitbringt. Und dann war aber die Idee und dann kann man das so quasi ausrollen. Also man fliegt irgendwie auf Erde 2, ja, dort setzt man seine Weißpflanzen ein und die wachsen dann. Und meine Erkenntnisse aus dieser Bodenbetrachtung, wenn man die Pflanzenproduktion mal nicht von oben nach unten betrachtet, so was brauchen die, was da sind die Pflanzen, da ist auch ein bisschen Boden drunter, sondern wenn man vom Boden ausschaut und sagt, die Pflanzen sind halt das, was dann da oben rauskommt, dann sage ich, eigentlich muss man das Bodenbiom eines Planeten betrachten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Erdpflanzen auf so einem erdähnlichen Planeten wachsen können, ist deswegen sehr gering, weil sie da als invasive Spezies eigentlich hineinkommen würden. Naja, kommt ja? darauf an, in welche Umgebung. Wenn, ich meine, invasiv ist cool, wenn man es schafft. Also wenn man der Stärkere im Invasiven ist. Die allermeisten schaffen es schon auf der Erde nicht. Die wenigen Pflanzen, die wirklich invasiv geworden sind, die sieht man und über die ärgert man sich, aber die allermeisten schaffen es nicht. Aber es könnte ja auch die Fezesgeschichte sein, dass man sagt, okay, so ein Schluck von einem intakten Darmmikrobiom verabreicht jemand, der das nicht hat. Das heilt substanziell und schnell die ganze Geschichte und der kann dann darauf aufsetzen und weitermachen, könnte dort auch sein. Ich würde das nicht ausschließen und ich bin ja auch irgendwie eher Expertin für die Vergangenheit als für die Zukunft. Ach, die Historiker sagen ja dann immer, über die Zukunft wollen wir nicht wirklich reden. Aber Sie. Ich bin schon willig, ein bisschen über die Zukunft zu spekulieren, aber unter anderem auch deswegen, weil ich mich mit der Umweltgeschichte als Teil der Nachhaltigkeitswissenschaften begreife. Und die Nachhaltigkeitswissenschaften haben schon ein bisschen eine andere Selbstwahrnehmung oder Selbstdefinition als die Grundlagenphysik. Ja. Wir gehen davon aus, dass egal was wir sind, wir immer auch Bürgerinnen und Bürger sind mit einer Verpflichtung für die Gesellschaft. Und wenn mich jemand fragt über die nachhaltige Entwicklung, fragt er mich ja mit einer Zukunftshoffnung. Jetzt muss ich noch einmal vielleicht an Ihr Türschild genau schauen. Steht da nicht soziale Ökologie auch drauf? Ja, wir heißen Institut für soziale Ökologie und sind jetzt am Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität für Bodenkultur. Und das passt ja sehr gut für uns. Ja, ich finde auch. Ja, wenn Sie noch auf meine Tür weitergeschaut hätten, hätten Sie auch noch gesehen, dass ich auf meiner Tür die SDGs aufgepickt habe, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Da gibt es 25, oder? Nein, so schlimm ist nicht, nur 17. Aber die haben schöne Icons, da hat man sich was überlegt. Ja, da hat man sich viel überlegt dazu. Boden kommt leider nicht vor, sondern nur in 15, in Life on Land, also im Leben, im terrestrischen Leben, in der Biodiversität. Aber der Boden ist doch so wichtig, also diese Bodenversiegelung und Landraubbau, also dass man die Flächen zumacht. Deswegen bin ich ja auch bereit, über die Zukunft zu sprechen, weil mich das wahnsinnig macht, dass alle über den Klimawandel reden und niemand über das Bodenproblem. Das ist meiner Ansicht nach ein mindestens so großes Problem wie der Klimawandel. In der EU gehen jährlich 1000 Quadratkilometer fruchtbares Land verloren. Die Hälfte davon durch Versiegelung. Also wir hauen Beton drauf. Ja. In Österreich sind es 15 Hektar am Tag. Das heißt, wir müssen dann aus immer weniger fruchtbarem Land für immer mehr Menschen Nahrung produzieren. Das kann nicht gut gehen. Und die EU hat 2010 eine Bodenstrategie gemacht, wo sie auch versucht haben zu sagen, Bodendegradation ist auch in Europa ein Problem. Tut's nicht so, als ob das nur woanders wäre. Mhm. Bei uns ist es eben Versiegelung und weniger Versalzung. Aber Versalzung ist ein riesiges Problem bei allen Böden, die bewässert werden. Und Bewässerung. Auch mit Süßwasser. Natürlich. Ja. Süßwasser, das sie aus dem Boden rausholen, hat sich angereichert mit Mineralien, weil es ja im Boden auch viele Dinge gibt, die löslich sind. Und hat viel mehr Mineralien als Regenwasser. Das weiß man auch schon lang. Wenn man jetzt mit einem Grundwasser Pflanzen düngt, also zum Wachsen bringt, dann reichern sich die Mineralien, die die Pflanzen nicht so gut brauchen können, im Boden an. Logisch, weil die trage ich ja nicht weg und esse sie auch. Genau, und das ist Natrium. Also Pflanzen brauchen Kalium und nicht Natrium. Das heißt, das Kalium nehmen sie sich und das Natrium nehmen sie sich nicht. Dann bleibt das Natrium da drinnen. Das Chlor aus dem Wasser brauchen sie auch nicht in dem Maße. Und dann bleibt Natrium und Chlorid über und das macht nun mal Salz. Mhm. Ja? Und das hat damit zu tun, dass wenn man einen Boden bewässert, bewässert man ja einen Boden in einer Gegend, wo es eigentlich zu trocken ist für Landwirtschaft. Das heißt, wo eine hohe Verdunstung gegeben ist. Das Und da verdunstet auch sehr viel Wasser, wenn wir, auch wenn wir Tröpfchenbewässerung machen, da hat man viel dazugelernt, ja. Aber auch die besten Bewässerungssysteme werden dazu führen, dass viel von dem Wasser auch wieder verdunstet, ja. Und das heißt, sie konzentrieren das Grundwasser auch noch auf. So wie wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie eine Salzlösung nehmen und dann am Herd langsam eindampfen, am Schluss haben sie so Salzkrusten. Ja. Ja, wenn ich vom Lego am Boden immer nur die gelben Steine rausnehme, weil ich ein gelbes Haus baue, bleiben die roten über. Genau. Und dann stehen die Zeichen auf rot. Dann muss man einmal ein rotes Haus bauen. Ja, und das kann man halt nicht so richtig, weil Pflanzen, die Natrium gern haben, da gibt es ganz wenige davon. Das sind diese salzliebenden Pflanzen, die Halophyten. Oft so Fettgewebe, damit sie ein bisschen mehr Wasser oder mehr. Sie haben ganz, ganz verschiedene Strategien. Und das sind Pflanzen. Oder Pflanzenteile, die sie immer abwerfen. Auch das gibt's, ja. Mhm. Da gibt's viele Strategien von halophytischen Pflanzen, wie sie sich in einer eigentlich lebensfeindlichen Umwelt doch noch irgendwie weiter bewegen können, also weiter leben können. Ja, ja. Das sind aber keine, die man essen kann, ja. Und die wären auch nie so produktiv, weil sie dieses Salz weghalten schon so viel Energie kostet, ja. Also wenn eine Pflanze wo lebt, wo es für sie nicht so angenehm ist, dann muss sie sehr viel investieren darin, ihre Maschinerie so resilient wie möglich zu halten. Da bleibt nicht viel übrig, was sie dann in Luxus einbaut. In Denken zum Beispiel, ein Gehirn. Oder in große Samen. Ja, zum Beispiel. Also ich bin da schon, bevor ich den Pflanzen dein Gehirn zuspreche. So, aber jetzt sind wir da auf diesem Boden und da liegen dann nur mehr rote Steine rum. Aus diesen roten Steinen kann man auch nichts bauen, das heißt, man muss sie irgendwie loswerden. Das wusste man schon im alten Mesopotamien und man hat die bewässerten Böden dann gespült. Mhm. Also wenn man sie dann mit viel Wasser überstaut, dann kann man diesen Prozess der Konzentration auch wieder umdrehen, dann löst sich in dem Wasser wieder das raus, was da im Boden drinnen ist. Ah, verstehe. Ja? Und dann tut man das abgießen, so quasi, und kann wieder mit dem Boden arbeiten. Da wäre dann auch diese Nilüberflutung, diese periodische, auch dahingehend untersuchbar, ob dieser Effekt da auch immer mitgeliefert wird. Man hört es immer nur so, der hat dann Nährstoffe geliefert. Vielleicht hat er das alles wieder mal überspült. Also, natürlich hat er das überspült. Deswegen hat sich übrigens auch in Ägypten ein Zentrum der Landvermessungskunst entwickelt. Weil die immer wieder ihre Gärten neu einzäunen mussten. Genau, die mussten immer wieder wissen, wem es gehört. Ja. Die Geschichte hängt, das, was wir als menschliche Geschichte betrachten, hält ganz, ganz intensiv damit zusammen, was wir mit der Welt machen. Mhm. Also unser Umgang mit Natur ist oder Umwelt, je nachdem, wie Sie es nennen wollen, ist eine der wirklich treibenden Kräfte von gesellschaftlicher Entwicklung. Und jetzt lese ich ja gerade ein Buch, ich glaube Geschichte der Menschheit heißt das. Ah, vom Harari. Ja, genau. Eine kurze Geschichte der Menschheit. Und ich bin gerade an der Stelle, wo er sagt, es war echt ein übler Schritt für die Menschen, als sie sesshaft wurden und Bauern wurden, weil das echt mühsam, ständig gebückt, die Kinder darben und Hungersnot, wenn es einmal nicht funktioniert. Also im Vergleich zu diesen umherziehenden Wildbeutern ein echt übles Leben. Man wird ständig unterdrückt, muss Steuern abliefern und ist übel dran. Ja. Vielleicht wird er das jetzt noch ändern, ich bin gerade an dieser Stelle, ich sag's nur. Also das kann man natürlich so erzählen, die Geschichte. Man kann die ganze Menschheitsgeschichte als Verfallsgeschichte erzählen und sagen, diese Naturferne, die wir jetzt erreicht haben, diese Bodenlosigkeit von Gesellschaft, wo wir glauben, dass wir es wie in den Niederlanden, wir brauchen ja keinen Boden mehr. Hydroponics, ja. Aber die sind doch geschlossene Systeme, die auch super funktionieren, weil sie keine Abwässer produzieren. Die sind so super, die brauchen so viel Energie. Die kriegen sie mit Sonnenenergie? Ja, das ist großartig. Das ist absolut großartig. Nur irgendjemand muss ja dieses Glashaus auch bauen und diese ganzen Sie meinen, wenn man diese graue Energie, also wie, und, oder die, und das Zeug muss gezüchtet werden, ja. Und so. Also, wenn Sie den gesamten Lebenszyklus von diesen Pflanzen anschauen, dann kann es schon manche geben, die gegen manche, sagen wir mal, naturhaft gewachsenen gewinnen. Aber insgesamt ist es ein High-Intensity-System. Es ist ein Hoch-Input-Hoch-Output-System. Mhm. Und das kann man wollen, das kann man auch sagen, dass das nicht gut ist. Das kommt drauf an, ja. Also, Ja, gut, man forscht Harari auch daran, ja, also dass das eben vernünftig sein könnte. Also geforscht wird leider ziemlich wenig an solchen Dingen und ziemlich viel an anderen Sachen. Harari? Ja, Harari. Also es gibt Verfallsgeschichte. Ja, genau, es gibt die Möglichkeit der Fortschrittserzählung, zu sagen, es ist alles immer besser geworden. Sie haben die heute vor einiger Zeit auch mal schon mir erzählt, nämlich mit früher sind die Leute nur 30 Jahre alt geworden. Jetzt werden sie 80. Bei den Römern, jetzt werden sie 80. Ich weiß nicht, ob das ein Fortschritt ist. Aber also es geht ja inzwischen geht's ja um die Anzahl der guten Jahre. Ja, die sind nicht so stark gestiegen wie die Anzahl der Lebensjahre. Dann kann man natürlich da noch einiges machen und schauen, wie man das noch verbessert. Aber grundsätzlich ist die Frage, ist ein langes Leben ein besonders gutes Leben? Da haben wir schon eine Entscheidung getroffen, zu sagen, je länger, desto besser. Die kann man auch anders treffen. Aber auch wenn ich 30 Jahre alt werde, werde ich vielleicht die letzten 10% es nicht so allzu lustig haben, weil man stirbt ja nicht, weil es einem so gut geht. Infektionskrankheiten bringen sie ganz schnell. Und ach so. Die letzten paar Stimmt. Tage. Ja. Ich hatte mal einen Blinddarmdurchbruch und da kriegt man dann relativ schnell Fieber und Bauchfellentzündung und dann muss man dann ziemlich schnell, und ich hatte ein wunderbares Leben bis zu diesem Tag. Sehen Sie? Genau. Und dann, ja, verstehe Sie, was Sie meinen. Mhm. Das ist auch die Begründung der Jäger dafür, dass sie irgendwie Jagdwild abschießen, dass das Wild bis zu dem Moment, wo es geschossen wird, dass es ihm eigentlich super gut geht. Und die kriegen jetzt Schalldämpfer. Mhm. Damit das Wild noch freundlicher erschossen wird. Ja, genau. Ja. Und man sagte an sich, es ist zu schade, dass man den Fuchspelz nicht trägt, weil jetzt wieder im Wald, im Boden verscharrt. Und bringt dort Nährstoffe ein. Ach so. Und also man trägt ihn nicht davon. Ich würde es ja nicht in den Boden eingraben, weil das ist Unsinn. Eigentlich muss man es heraußen rumliegen lassen, damit diejenigen, die dafür zuständig sind, das Zeug zerkleinern, vorverdauen und dass dann die Bodenlebewesen sich daran machen können. Ja, bis heute glauben ja manche Leute, dass die Regenwürmer Pflanzenwurzeln abknabbern. Das, wenn Sie so Internetgartenforen anschauen, steht bis heute, ich habe zu viel Regenwürmer, wie kann ich die loswerden? Die fressen meine Pflanzenwurzeln ab. Stimmt überhaupt nicht, hat nie gestimmt. Nicht, ja. Aber gab es immer wieder in der Geschichte als Vermutung, steht auch in der ökonomischen Enzyklopädie von Johann Georg Grünitz, das ist ja das größte solche Werk, das es gegeben hat, 242 Bände, Enzyklopädie, ökonomisch-technische Enzyklopädie, heute in Volltextsuche im Internet verfügbar. Und der hat sich über alles geäußert, aber auch über Regenwürmer. Und da hat er 1812 noch geschrieben, dass die Regenwürmer den jungen Pflänzlein im Garten schädlich seien, was sie nicht sind. Ja? Die Bauernkalender fand ich immer ganz interessant, die so jährlich rausgekommen sind, keine Ahnung, von 1912. Die haben so viele informative Seiten drinnen und geben sicher auch Aufschluss über das, wie man also die Landwirtschaft gesehen hat. Aber die waren immer so, da hat man Informationen an den Bauern, an die Bäuerin gebracht. Sehen Sie, und das ist irgendwie die Gegengeschichte zur Verfallsgeschichte. Ja. Ja. Die Konzentration von Menschen und ihre Ernährung über Landwirtschaft ermöglicht es schon seit der Antike, dass die Menschen noch was anderes auch tun können. Sie können nicht nur wie die Wildbeuter und die Fischer, also die können jagen, sammeln, fischen und das machen, was man mitnehmen kann. Also Dinge, die zum Beispiel ihre Gewänder verzieren, hoch elaborierte, wunderbare Kunstprodukte, die da von den Inuit an entstehen. Ja. Bis zu die Feuerländer, die wohnen in einer Gegend, wo das Anziehen von Zeug keine gute Idee ist. Die schmieren sich lieber nur mit Erde ein, weil es dort feucht und kalt ist und es ist sehr unangenehm, was Feuchtes anzuhaben. Da, wenn ihnen mal heiß ist, ja, ziehen sie ihr Unterleibel aus, machen es nass und ziehen es wieder an. Es wird ihnen ganz schnell kalt sein. Mhm. Ja? Und deswegen können die Feuerländer sich nicht mit so schönen Dingen schmücken, müssen sich künstlerisch anders betätigen. Aber sie können ja, wenn sie rumziehen, können sie eigentlich keine Wissensspeicher anlegen, weil die muss man nämlich irgendwie mitschleppen. Sie können niemals mehr Wissen sammeln, als sich in den Köpfen der jeweiligen kleinen Gruppe speichern lässt. Und sie haben nur dies menschliche Memory, was nicht perfekt ist. Aber jetzt könnte man das wieder anfangen herumzuziehen, weil mit dem USB-Stick, na, das gibt es ja auch schon immer, mit großartige der Cloud. Idee, mit der, ja, ja. Na freilich. Und wer von diesen Wildbeutern macht dann das hochreine Silizium? Ah ja, das ist schon ein Argument auch. Also ich glaube, dass wir uns da echt in den Sack lügen, wenn wir glauben, dass wir wieder Wildbeuter werden können. Wenn es uns passiert, ja, werden wir nicht wahnsinnig glücklich darüber sein. Aber mein Punkt ist Wissensspeicherung. Genau. Ja? Und damit auch die Möglichkeit, Wissen auf den Schultern von Riesen noch anzusammeln. Ja? Darwin schreibt Hänsel ab. Ja? Hänsel hat bei Linné nachgeschaut, wie das mit dem Regenwurm ist. Ja? Mhm. Dafür muss das schriftlich verfügbar sein und der Buchdruck mit beweglichen Lettern, der uns in die Gutenberg-Galaxis geführt hat, erlaubt es relativ schnell Fehler auszubessern. Während wenn Sie es handschriftlich abschreiben, ist die Fehlertransmissionsrate recht hoch. Ja? Und dieses Wissen ist energetisch eigentlich günstiger als alles andere. Das Wissen. Unser Kopf braucht, also das Gehirn braucht zwar überproportional viel Energie, aber nach 8 Stunden heftigen Denkens haben sie nicht sehr viel mehr verbraucht wie ihre Ruheenergie. Also vielleicht, ich weiß nicht, 2000 Kalorien oder so irgendwas. Ja. Wenn sie die 8 Stunden heftig am Feld gearbeitet haben, dann brauchen sie viel mehr Energie. Also eigentlich wäre ja gescheit sein, energetisch nicht die schlechteste Variante, seine Zeit zu verbringen. Ja? Und ich glaube, dass wir das brauchen, diese energetisch günstige und unsere eigenen kognitiven Möglichkeiten, nämlich auch nutzende, ja, Form des Wissenserwerbs, der Wissensspeicherung, der Wissensverbesserung, der Wissensausweitung. Das geht nicht bei Jagdbeutern. Das geht einfach nicht, weil da brauchen sie Zentren, da brauchen sie Leute, die das produzieren können. Das heißt, sie müssen ein Surplus, sie müssen mehr erzeugen als die Leute selber. Und die Landwirtschaft hat das ermöglicht. Mhm. In der originellen, also in dieser organischen Landwirtschaft haben wir es geschafft, nur 80% der Bevölkerung in der Landwirtschaft zu haben. Das heißt, wir haben 20% der Leute freistellen können für alles andere. Leider haben wir das oft verwendet für Militär, was irgendwie eine sehr irgendwie zerstörungsorientierte Form von Freistellung von der Landwirtschaft ist, aber es hat immer auch noch genug Priester gegeben und Gelehrte und Verwalter und so, damit die Nutzung eigentlich unseres evolutionären Vorteils, nämlich ein großes Großhirn zu haben mit hoher Vernetzung, auch benutzt werden kann. Und Podcasts würden ja jetzt Wissen weitergeben, wieder ein bisschen mehr auf diese Erzählung aufbauen. Ich meine, jeder, der in einer Podcast-Episode miteinander spricht, hat ein Bücherregal hinter sich, eine Bibliothek der Universität oder von mir aus auch das Internet und Wikipedia. Aber dieses mündliche Weitergeben finde ich dann doch immer wieder ganz attraktiv, weil es so Themenfelder verbindet, die sich sonst nicht wirklich berühren würden, weil die gedruckten Bücher reden ja nicht mehr miteinander. Ja, also auf Englisch würde man ja sagen, I couldn't agree more. Auf Deutsch geht das nicht so schön. Mhm. Die Bücher sprechen nicht. Sie sprechen nicht nur nicht miteinander, sie sprechen ja auch nicht zu Ihnen. Wenn Sie sich ein bisschen umdrehen und mein Bücherregal anschauen, die sind alle ziemlich stumm, diese Bücher. Das ist auch das Praktische. Wenn die ständig reden würden, würden wir untergehen in dieser Kakophonie von Dingen, die da gleichzeitig auf uns einströmen. Also die Bücher erlauben uns den seriellen und auswählenden Zugang zum Wissen. Ja, gut. Ja? Soll sein. Ich meine, auch wenn ich jetzt ein Jahr Zeit hätte und ich lese mich von oben nach unten durch, das also wäre kein Schaden, nicht? Also da kann man schon viel lernen. Ja, also vor allem, wenn Sie dieses Bücherregal hier lesen würden, da hätten Sie echt viel Freude dran. Da würden Sie viele Dinge lernen, die mir wichtig sind. Die Umweltgeschichte haben Sie geschrieben, glaube ich, gemeinsam mit einem Kollegen. Mit dem Martin Knoll, genau, ja, das ist das Lehrbuch. Ja, na, ich sehe es jetzt hier nicht, aber nein, das wäre… Also meine eigenen Bücher sind da drin im Kasten, weil mir ist das peinlich, dass die jeder sehen könnte. Ja. Ja, hier stehen nur die von anderen Leuten, aber da steht zum Beispiel ein Buch über den Marshallplan. Ja, und dessen umwelthistorische Effekte sind hier im Haus analysiert worden, vor allem auf den Wintertourismus. Dann gibt es den gezähmten Lech, das ist ein Buch über eine Zähmung eines Flusses. Und wir haben uns mit der Zähmung der Donau und des Wienflusses und der Liesing in Wien beschäftigt. Also viele dieser Bücher hier, die sind schon mit meinem Kopf irgendwie mit so unsichtbaren Tentakeln verbunden. Mhm. Dann steht da noch Underground. Underground ist so ein Bodenbuch. Mhm. Und das sind nur die ich… Inventing the River Danube. Ja, das Inventing the River Danube. Also da gibt es ganz viele hier. Aber also, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Sie sprechen eine Arbeitsteilung an. Und Niklas Luhmann hat ja irgendwie auch über Arbeitsteilung sehr kluge Dinge gesagt. Die funktionale Ausdifferenzierung von Gesellschaft, die wir heute haben, führt dazu, dass es Spezialisten, Experten für sehr vereinzelte, relativ kleine Gebiete gibt. Meine Kinder, die mit dem Hund spazieren gehen, damit ich jetzt mit ihnen reden kann. Zum Beispiel, ja. Also wir lagern alle möglichen Dinge aus, ja. Und sie würden, wenn sie das professionell machen, würden sie sich natürlich den besten Hundespaziergeher suchen. Wenn sie ihn zahlen müssten, ja, würden sie den qualitativ höchstwertigen Hundespaziergeher nehmen. Da hätten sie auch einen Qualitätskatalog, da wüssten sie auch irgendwie, was sind die Qualitätskriterien, ja, also der muss irgendwie Hundeleckerli mitnehmen, er muss irgendwie schnell unterwegs sein, damit ihr Hund auch Auslauf kriegt, und er muss in eine Gegend fahren, wo sie finden, dass dem Hund auch gut geht, ja, darf mit ihm nicht auf Betonboden gehen, er muss dazu sorgen, dass er mit anderen Hunden spielen kann. Also sie könnten eine Qualitätsliste haben und dann könnten sie die Angebote vergleichen. Und dann wäre ich vielleicht mit dem dritten zufrieden, weil ich brauche eh nicht den besten, der ist dann auch vielleicht ein bisschen billiger. Genau, so spielen sie selber Markt. Also so braucht niemand die Marktgesetze zu verstehen, um die Marktwirtschaft zu machen. Heteronom nennen wir das. Das Gesetz ist irgendwie nicht das. Sie müssen das Gesetz nicht kennen, um es zu befolgen. Ja, das ist für die Marktwirtschaft charakterisierend. Also jeder Einzelne trifft individuelle Kaufentscheidungen nach Nutzen, Kalkülen, und im Endeffekt entstehen dadurch Nachfragen und Preise und so, und alles regelt sich ein, ist die Theorie. Ist jetzt nicht ganz, stimmt natürlich nicht ganz, aber das ist die Theorie dahinter. So, aber die funktional differenzierte Gesellschaft, die führt dazu, dass man Spezialistentum gut nutzen kann. Also ich bin zum Beispiel eine viel schlechtere Gärtnerin, als ich Wissenschaftlerin bin. Und ich kann noch ganz viele andere Dinge auch ganz schlecht. Ich kann ziemlich gut kochen, was aber jetzt nicht dazu führt, dass ich als Wissenschaftlerin mehr bezahlt kriege. Das freut meine Familie. Aber diese Spezialisierung… Drucker einrichten ist… Kann ich auch. Okay. Ja, Da bin ich dann froh, wenn der Robert vorbeikommt und das für mich macht, weil er kann es schneller. Ja, ja. Ja. Spezialisierung ist gut, Überspezialisierung ist problematisch, weil sie dann nämlich nicht nur Bücher haben, die nicht miteinander sprechen, sondern auch Experten haben, die nicht mehr miteinander sprechen können. Ja. Und hier eine Feedbackschleife einzuziehen, die uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwingt, es jemanden zu erzählen, der kein Wissenschaftler ist, so wie Ihnen. Ja. Was dann vielleicht auch andere, die keine Wissenschaftler sind, willig sind zu hören. Ja, das haben wir oft erlebt. Da denke ich mir, das ist für uns ein Korrektiv, wenn ich es Ihnen nicht mehr erklären kann. Aber für mich ist ja auch schon ein Korrektiv, wenn ich nach Kanada fahre und aus meinem Leben dort den Bauern erzähle, bei denen ich im Sommer gearbeitet habe, dann ist es auch ein Korrektiv. Wie tick ich? Also man muss sich einmal erklären, was man tut, nach welchen Gedanken man lebt. Also das ist ja nicht nur auf die Wissenschaft bezogen. Nein, aber also wenn Sie mich fragen, wofür so ein Podcast nützlich ist, dann würde ich ja zunächst einmal sagen, er bringt eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler dazu, eine Stunde lang ohne viel Fachvokabular jemandem anderen als einem Kollegen, den er oder sie gerade zu beeindrucken wünscht, was zu erklären. Und genau, und kriegt dann auch, also je nach Gesprächspartner, aber sie gehen ja auch auf meine Punkte ein, die ich da einbringe. bringen und stellen da Verbindungen her. Sie reden ja nicht mit einer Wand mit mir. Also ich habe den Eindruck. Ja, ich rede auch ungern gegen Wände. Genau, aber normalerweise haben, auch mit Studierenden. Ja, ja, genau. Eben, aber das ist ja, das ist für mich von meiner Sicht aus sehr vorteilhaft. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es aus Ihrer Sicht her auch vorteilhaft ist, wahrscheinlich, weil Sie eben dann dadurch flüssig bleiben, die Dinge zu erklären, die Sie tun. Aber ich denke, als Wissenschaftlerin könnten Sie auch ohne das leben. Und das würde ich eben bezweifeln. Aha, also auch schon. Ich würde sagen, dass es gerade für die Nachhaltigkeitswissenschaften unbedingt notwendig ist, sich mit Gesellschaft in Beziehung zu setzen. Aha. Ja, ja, das ist verständlich. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben, ja, das so schlecht nicht gewesen sein kann, weil sonst wäre es nicht Wissenschaftsbuch des Jahres in Österreich gewesen. Und Umwelt, es heißt, unsere Umwelt hat Geschichte, mhm. 60 Reisen durch die Zeit, mhm. ist in zweiter Auflage inzwischen erschienen im Theiss Verlag. Gibt es aber über die WBG, die Wissenschaftliche Buchgesellschaft, auch billiger. Schön wäre es, wenn es auch schon ins Chinesische übersetzt worden wäre. Wir haben es mit einer koreanischen Übersetzung versucht. Ich weiß nicht, wie weit die sind, aber okay. Sie haben die Übersetzungsrechte gekauft. Und ich bin schon gespannt, einen Text von mir zu sehen, wo ich nicht weiß, was das eigentlich heißt. Weil ich habe das auf der TFAB in China mitbekommen, da waren wir vor 4 Jahren, dass großes Interesse auch besteht an dieser organischen Landwirtschaft, dieser Art zu denken, aber auch eben an Lernen einfach. Ja, und es gibt ein paar Kollegen wie Mika Muscolino zum Beispiel, der Chinesisch auch spricht, der viel prädestinierter ist als ich, in China was beizutragen. Das sind Umwelthistoriker ja auch in China unterwegs inzwischen. Gibt es viele Umwelthistorikerinnen und Historiker so, oder sind es so 20 weltweit? Naja, so schlimm ist nicht mehr. Ich war lange Zeit in Österreich die Einzige. In Europa gibt es nicht so viel, in Amerika gibt es inzwischen sicher viel mehr. Ich bin inzwischen Präsidentin des Internationalen Dachverbands der Umweltgeschichte-Gesellschaften und wir vertreten ungefähr 4000 Mitglieder. Wow. Also das ist die Forest History Society, die Water History Society, mhm. die American Society for Environmental History, die European Society for Environmental History, die Southeast Asian Environmental History Association und. Und hört Ihnen jemand zu? Also ich meine, ist ja auch eine politische Komponente dabei, Interessensvertretung, aber inhaltlich, also wird immer mehr nachgefragt, angefragt, kommen Sie doch bitte zu uns und tragen Sie Ihre Expertise bei, weil anders kriegen wir es nicht hin. Also so funktioniert es nicht. Aber wir sind ja, weiß Gott, nicht die Einzigen, denen nicht zugehört wird. Mhm. Der Wissenschaft wird insgesamt nicht zugehört. Wie könnte denn das mit dem Klimawandel irgendwie funktionieren? Ja. Ich habe gerade Forschergeist zum Thema Klimawandel gehört und der Forscher hat eben auch relativ indigniert gesagt, naja, da gibt es dann schon Klimakonferenz, aber letztlich tragen das die Leute dann zurück in ihre Länder und dort hört ihnen politisch niemand zu. So ist es. Der Wissenschaft hört niemand zu. Und wenn ich, und das ist Teil dieser funktional ausdifferenzierten Gesellschaft. Das mhm. politische System tickt anders, sagt Luhmann, dessen zentraler Wert ist Macht mhm. und der zentrale Wert des Wissenschaftssystems ist Wahrheit. Und kommen Sie der Macht mit Wahrheit? Braucht man nur in einem beliebigen Shakespeare-Drama nachlesen, was dann passiert. Ja, also die Macht ist gegen Wahrheit resistent. Muss sie auch sein. Es würde sie ja untergraben. Trump ist ein Symptom, sonst gar nichts. Ich meine, er ist ein ziemlich lästiges Symptom, ja. Aber so wie eine Pestbeule nicht die Pest ist, ja, würde ich das sehen. Die Pest ist Yersinia pestis, das ist auch so ein kleiner unsichtbarer Erreger. Und die ist das Problem und nicht die Pestbeule, die man dann in der Achselhöhle sieht. So, aber ich meine, also ich glaube, es wird uns substanziell, strukturell nicht zugehört, weil uns nicht zugehört werden kann. Wozu machen wir es trotzdem? Weil wir strukturell gekoppelt sind mit dem Wissenschaftssystem an andere Subsysteme von Gesellschaft und diese strukturelle Kopplung bedeutet, wir können das System irritieren. Unsere Interventionsfähigkeit ist, wir können es irritieren. Wir können nicht steuernd eingreifen, das wäre zuhören. Ja, in dem Sinne von direkten Einfluss haben. Mhm. Aber wir können, glaube ich, sogar eine massive Irritation des Systems erzeugen. Und da sind andere vielleicht mindestens so gut wie die Künste. Also ich finde ja diese ganze Öko-Fiction super. Ich lese das auch gern. Also wenn ich jetzt Werbung machen soll für einen Kollegen, Kim Stanley Robinson, New York 2140, ein großartiges Buch. Mhm. Eco-Science-Fiction, stellen Sie sich Manhattan als Archipel vor, der Klimawandel hat stattgefunden, der Meeresspiegel ist gestiegen, was passiert dort? Ja. Superschönes Buch. Ja. Ist vielleicht für manche anregender im Sinne von irritierender, sie ihre eigene Lebenspraxis hinterfragen zu lassen, als das, was ich sagen kann. Obwohl ich mir schon zurechnen möchte, dass es mir gelegentlich gelingt, jemanden zu irritieren. Und irritieren heißt, ihn so weit aus seiner normalen Bahn zu werfen, dass er andere Handlungsmöglichkeiten in Erwägung zieht. Aber ich finde das viel zu brachial. Also ich meine, gerade Sie, wenn Sie über den Boden erzählen und über Mikrobiom, also um Milieus, also wo es darum geht, eher Gleichgewicht auf der Pilzseite, auf der Bakterienseite, könnten doch auch sagen, dass sie nicht so irritieren, sondern einfach einen Boden schaffen. Und Boden schafft man durch Wissenschaft ja schon sehr mächtig. Also Sie haben heute einmal den Semmelweis erwähnt, der draufgekommen ist, dass man sich nach dem Sezieren die Hände waschen sollte, bevor man in die Gebärstation geht, und damit das Kindbettfieber, das die Ärzte zunächst einmal erzeugt haben als Krankheit, das ist eine klassische ärzteerzeugte Krankheit, das Kindbettfieber. Ja. Da musste man zuerst einmal die Frauen überzeugen, dass sie ins Spital gehen zum Gebären, dass Hebammen nicht so gut sind wie Ärzte. Und dann sind diese Ärzte aus dem Seziersaal gekommen und haben die Mütter vergiftet. Ja. So, und dann wird Semmelweis als Retter der Mütter gefeiert. Na, vielen Dank auch. Ja. Also das ist schon nur die Hälfte der Geschichte, dass sie dann draufkommen, dass das irgendwie vielleicht nicht gut ist, wie sie damit umgehen mit diesen Frauen und sich die Hände waschen sollten. Das rechne ich ihm trotzdem hoch an, aber man muss schon sehen, auf welchen Vorbedingungen das beruht hat. Solange Frauen zu Hause ihre Kinder gekriegt haben in der Begleitung von Hebammen, hat es das Kindbettfieber nicht gegeben. Ja, aber so. Das. Und Sie sagen mir jetzt, ja, also gut, soll ich irgendwie der Wissenschaft zuschreiben, sie wäre irgendwie so ein allgemeines Gutmache, Bessermache-System. Ich glaube das halt nicht. Ja, aber wir ticken doch sehr wissenschaftlich. Wir wissen um die Vorhersage, dass die Wissenschaft eben auch Vorhersagen machen kann. In diesem System sind wir aufgewachsen. Wir glauben oder wir wissen um die Wiederholbarkeit, um die Messbarkeit, um diese Suche nach der Widerspruchsfreiheit. Also bei jedem Pessimismus, den man jetzt rauswerfen könnte, ist es dennoch so, dass wir halt dann doch in einer sehr wissenschaftlichen Gesellschaft leben, die natürlich immer wieder zurückfällt in dieses animistische Denken. Das sieht man auch der ORF. Es gibt den ORF nicht als Wesen. Das sind einzelne Menschen, klar, die nach bestimmten Systemen auch funktionieren, und die Resultate sind dann halt auch Ergebnisse aus diesen Strukturen. Aber dieses Animistische, das fällt uns halt immer wieder rein. Aber in Summe glaube ich, und das ist jetzt die Frage nach der Wahrheit. Also ich glaube, dass die Physik ja nicht die Suche nach der Wahrheit ist, sondern die Suche nach der schönsten Geschichte. Nach der, die das, was wir hier erleben, am besten beschreibt. Und ich denke, das ist auch vielleicht auch in Ihrem Bereich der Wissenschaft, also oder jetzt beim Boden oder Umweltgeschichte, es ist die Wahrheit, das ist so schwierig, eben, da muss man irritieren und man schafft es nicht und eigentlich tickt es nach anderen Regeln mit Macht und Politik. Aber eine Geschichte zu erzählen, da wird auch Trump nicht umhinkommen, sich damit zu beschäftigen, wenn sie alle erzählen oder mehr erzählen. Ich glaube auch an die Macht des Geschichtenerzählens, aber wenn ich dann über eine beliebige Wiener Einkaufsstraße gehe, habe ich getan vor, weiß ich nicht, 2 Monaten oder so, und dann bin ich an einer Drogerie vorbeigekommen mit einer Werbung für Lichtquantencreme. Ja. Ja, das gehört halt auch dazu, dass man an den Rändern von draußen was reinzieht und dann stehen 3 Dollarzeichen dazu, also dabei. Klar, damit kann man schon Geld verdienen. Im ORF oder im nicht ORF, sondern in Wissenschaftssendungen gibt es immer blaues Licht, wenn eine Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler interviewt wird, damit man nur erkennt, dass er nach diesen Regeln tickt. Werbung, Dr. Best, warum hat er denn einen weißen Kittel an, damit er da ein bisschen appelliert? Also das ist für mich nicht weit weg von diesen Zauberquanten. Aber bis 1945 hat die Auer AG in Berlin eine radioaktive Zahnpasta gemacht. Ja, genau. Ja, Doramat. Und das war auch einfach nur Geschäftemacherei. Ja? Also Sie wünschen sich, und ich wünsche mir das auch, dass die Aufklärung funktioniert hätte. Die Aufklärung hat aber letztlich die besseren Geschichten. Ich meine, Geschichte, das klingt immer so erfunden. Die schöneren, die besseren Erzählungen. Nein, hat sie nicht. Also man muss irgendwie nur das Horkheimer Adorno lesen mit der Dialektik der Aufklärung, wo sehr einfach erklärt wird, dass die Aufklärung, die uns frei machen soll, im Endeffekt sich selbst auffrisst und in eine neue Form von Unaufgeklärtheit und Abhängigkeit führt. Und ich habe noch keine guten Gegenargumente dagegen gefunden. Ja, eins habe ich, das wurde von das, was Sie sagen, von Männern formuliert, die in diesen Anzügen drinnen stecken mit den Vatermörder-Dingen und die wenig fröhlich herumhopsen. Also Horkheimer und Adorno, glaube ich, haben keine Vatermörder mehr getragen, aber es waren schon Männer, das stimmt schon. Ich glaube nicht dran, dass Frauen besser denken als Männer. Sie denken vielleicht manchmal ein bisschen anders. Und am besten ist es, wenn wir Männer und Frauen gemeinsam denken lassen. Ja. Ja. Und wenn wir... Transparenz schadet nicht dabei. Na, gar nicht. Aber was auch nicht schadet, ist Diversität. Absolut. Ja. Und ich glaube, dass es einer Vielzahl von guten Geschichten bedarf. Und ich glaube auch, dass der Maslow recht hat, der 1943 diese Bedürfnispyramide aufgestellt hat, wo Status viel weniger wichtig ist als Beziehungen. Mhm. Ja. Eine Welt, die in Beziehungen investiert, vielleicht auch in Beziehungen zum Boden investiert und wegkommt aus dieser Bodenlosigkeit, wo es irgendwie darum geht, naja, ich muss einfach die Rendite aus diesem Quadratkilometer maximieren. Da ist das Beste, was Sie machen können, ein Hochhaus draufstellen und es teuer vermieten. Ja? Also, und die Werbung, die dann eben die sehr professionell gemachten Geschichten, die aber letztlich Lügen sind, erzählen. Ja, die Werbung ist ein extrem erfolgreiches System und wie Sie wissen, sind die meisten Massenmedien werbungsfinanziert. Aber die Podcasterinnen und Podcaster wissen, das haben sie bei Subscribe 9 in München besprochen, Werbung hat noch nie was besser gemacht. Und die sind sehr reserviert gegenüber irgendwelchen Dingen, die plötzlich Werbung in ihre Podcasts reinbringen würden. Das finde ich gut. Es gibt ja auch, also es gibt schon vor dem Podcast auch werbefreie Medien. Das sind die, wo ein Staat seine demokratische Verpflichtung zur Bereitstellung von Informationen ernst genug nimmt. Und ich glaube, dass eine der größten und wichtigsten Rahmenbedingungen für eine Lösung der Nachhaltigkeitsprobleme die Existenz freier, unabhängiger Medien ist. Und da ist mir jedes Medium recht, inklusive des Podcasts. Wichtig ist frei und unabhängig. Ich muss dort sagen dürfen und es muss gesendet werden können oder abrufbar sein, was ich für wichtig halte. Und wichtig wäre dann Kontakt, glaube ich, auch mit Lehrerinnen und Lehrern, dass die aus erster Hand immer das Neueste und Beste erfahren. Weil wenn man in der Ausbildung der Schule, glaube ich, da zurückhaltend ist, höflich formuliert, es weiterbringt, also wird man einfach die neuen Geschichten nicht rechtzeitig reinkriegen. Weil, wer erzählt sie denn? Mit dem rechtzeitig habe ich schon. Rechtzeitig heißt einfach, also meine Kinder gehen in die Schule und die kriegen schon sehr viel auch neue Methoden mit, wie man miteinander reden kann. Mhm. Also wir haben das noch nicht gelernt. Also Schule wird weit unter ihrem Wert geschlagen. Ja. Ja, ich mache alles Mögliche. Ich mache Lehrerfortbildung, wir haben umwelthistorische Arbeitsmaterialien, die sich Lehrer von unserer Homepage runterladen können und auch Lehrerinnen, auch für HTLs, weil es da wenig Umwelthistorisches gibt. Ich habe ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben, das Lehrer auch gerne lesen, Lehrerinnen gerne lesen. Ich glaube, dass man trotzdem sehen muss, in diesen SDGs, über die wir auch schon gesprochen haben, in diesen Nachhaltigkeitszielen hat Österreich auch deswegen schlecht abgeschnitten, weil es eines der am wenigsten inklusiven Bildungssysteme hat. Die Durchgängigkeit für Menschen mit einem bildungsfernen Hintergrund in die tertiäre Bildung ist in Österreich katastrophal schlecht. Wirklich schlecht. Ja. Und so trägt das Bildungssystem zur Wiederherstellung, zur Reproduktion von gesellschaftlicher Ungleichheit bei. Und was ich noch sehr stark bemerke, weil ich bin ja vom Land, was dort ganz schlecht geht, und darum gehe ich auch nicht aufs Land zurück, ist dieses Schauen auf den Zustand. Ein großer Bauer ist der, der einen großen Traktor hat und viele Felder und ertragreiche Ernte einfährt. Und das übertragen auf alle anderen Gesellschaftsschichten oder Gesellschaftsaspekte auch. Also dieses Zustandsstreben, man pflanzt eine Linde in jeden Ort, das ist dann die Friedenslinde, der Friede als Zustand. Aber Friede ist ein Prozess und kein Zustand. Das ist die tägliche Auseinandersetzung mit Konflikten, und die man nicht wegräumen kann und auch nicht braucht, sondern die man prozesshaft bearbeitet. Und das haben es alle nicht drauf. Und daher ist das Land für mich brunzfad. In der Stadt gibt es halt wahrscheinlich aufgrund der Dichte an Menschen genug Prozesshaftes für mich, dass das Leben einfach spannend und interessant und auch, wie würde ich sagen, lebenswert macht. Aber dass wir uns Städte leisten können, die genau das können, da bin ich ganz bei Ihnen, ich bin auch eine begeisterte Städterin. Ja. Dass wir uns das leisten können, das beruht darauf, dass wir kluge Methoden finden, solare Energie zu ernten über Biomasse, und das ist Bodenbewirtschaftung. Und diese klugen Ideen, viele Menschen ernähren zu können, ohne dabei den Boden auszulaugen, ist im Endeffekt auch ein Denken in Prozessen. Es geht nicht um einen Bodenzustand, sondern es geht darum, die Bodenlebewesen bei Laune zu halten. Ja, in die Möglichkeit zu versetzen, den Boden weiterhin fruchtbar zu halten. Also das heißt, einen Prozess. Sie sind als Bauer sind sie Prozessbegleiter von Bodenprozessen. Ja? Die Modernen haben das schon drauf. Also ich denke, die lernen auch schon was. Und ich glaube auch, dass die Landwirtschaftskammer genug gute Beratung macht. Solange sie glauben, dass sie Kunstdünger draufwerfen müssen, damit der Boden fruchtbar ist, sind sie noch nicht dort angekommen, wo ich glaube, dass sie hin müssen. Das mit den Neonikotinoiden. Nämlich in einer solartechnischen Zivilisation, die Erde nicht schädigt. Und dass der Erde nicht schaden, das ist eigentlich der hippokratische Eid, den die Landwirtschaft leisten sollte. Ja, also primum nil nocere ist irgendwie zunächst einmal nicht schaden, wenn wir alle Landbewirtschaftung danach ausrichten würden, aber auch alle Bildung danach ausrichten würden, primär einmal keinen Schaden anzurichten und dann uns zu bemühen, Nutzen zu stiften, würden wir auch als Wissenschaftler unsere Egos in eine vernünftigere Größe zurückschnitzen. Dankeschön, Verena Wieniwärter, für das Gespräch. Und jetzt zur Schulimkerei, zum Korrespondentenbericht nach Hamburg. Ich telefoniere mit Undine Westphal. Ihre Website findet ihr auf undinewestphal.jimdo.com. Ich werde es dann auch verlinken, dass man auch wirklich hinfindet. Sie hat dort eine ganze Informationsplattform gemacht. Auf sie bin ich aufmerksam geworden, weil im Deutschen Bienenjournal ein Interview mit ihr war. Und hier hören wir sie jetzt selbst. Frau Westphal, wie geht's denn bei Ihnen, bei den Bienen gerade? Also ich war heute tatsächlich an den Bienen, weil ich Unterricht hier in Hamburg in einer Schule hatte. Und zwar ist das ein Bienenprojekt von einer vierten Klasse und die Kinder waren fürchterlich ungeduldig, weil sie natürlich ganz, ganz lange die Bienen nicht gesehen haben. Und wir wollten heute einfach mal schauen, was die Volksstärke sagt. Das heißt, wir sind mit den Kindern mit Imkeranzügen an die Bienen gegangen und haben tatsächlich den Deckel geöffnet. Wir hatten hier heute 13 Grad, das war kein Problem. Ja. Und die Kinder waren total fasziniert, weil die Bienen also total friedlich waren. Und die Kinder sind ohne Handschuh da gewesen und haben die Bienen von oben angefasst. Und das war heute natürlich besonders toll, weil die Bienen haben geheizt und die Kinder haben diese Wärme mit den Händen spüren können. Ach, da spürt man das richtig war, nämlich, ja. Das war wunderschön, weil es sind natürlich auch ein paar ängstliche Kinder dabei, die sich nicht so sicher waren, ob das nun so sinnvoll ist oder nicht. Und es wurde selbstverständlich kein Kind gestochen. Und wir konnten hervorragend sehen, wie viele Bienen sich in dem Stock befanden und die Kinder waren total baff. Also das war unglaublich tolles Erlebnis. Ja, weil auch das Einheizen dann eine spürbare Dimension kriegt, weil in der Schule wird dann auch bald eingeheizt. Dass diese Haptik, dass man wirklich etwas empfinden kann, dass man etwas fühlen kann, ohne dem Insekten leid zu tun. Man kann also ganz zart, das lehrt ja auch dieses ganz zarte Umgehen mit dem Insekt. Ja. Eben ganz vorsichtig die Hand drauflegen und man bekommt im Prinzip sofort eine Rückkopplung von der Biene, weil dieses Vibrieren der Flügelchen und diese unglaubliche Wärme, die da rauskommt, ist natürlich ein tolles Erlebnis. Ich finde das schön, was Sie sagen, dieses ganz zart, also dieses Mittelding zwischen 0 und 1, also fest drauf und gar nicht, da gibt es ja noch was dazwischen und dass das natürlich gerade für junge Menschen interessant ist zu lernen, nämlich ganz automatisch mit Anleitung, das ist sehr, sehr passend. Ich unterrichte am Abendgymnasium in Wien, gestern im Mathematikunterricht kennengelernt. Da ging es ein bisschen anders. Da habe ich die Schüler irgendwie ganz zart angefasst. Und zwar nicht mit meinen Händen, sondern mit Worten. Ja. Sie sitzen oft drinnen, das sind junge Erwachsene ab 17 Jahre und schauen so nach vorne, was der Lehrer da mathematisch für Voodoo betreibt. Also und sind fassungslos, was sich da alles tut, aber halten vorwiegend den Mund, weil sie höflich sind, weil sie sich nicht trauen, weil sie am Rande und außerhalb stehen. Und wenn man dann aber sich umdreht und dann jeden vorsichtig versucht einzuladen, etwas dazu sagen, was sie gerade gesehen haben, ist erstmals Stille, weil man nicht weiß, also viele haben nicht verstanden, worum es gegangen ist. Naja, was kann man denn da sagen, wenn man etwas nicht verstanden hat? Da kann man zumindest sagen, ich habe gesehen, dass sie gerechnet haben. Also wenn ich gebeten oder in diesem Fall gezwungen werde, etwas zu sagen. Zumindest das. Ja. Aber das, also diese und nicht gleich sagen, das ist dumm, oder ich habe alles verstanden. Dieses sanfte, und das muss man aber lernen, auch in Worten. Und auf jeden Fall. Und bei den Bienen eben mit dem Körper, mit den Händen. Schön. Also die Bienen erziehen die Schüler, das finde ich immer so schön. Ja, automatisch. Also aus ihnen. Automatisch, ja natürlich. Also diese Ruhe, die von den Bienen ausgeht, also die setzt sich oder senkt sich positiv auf die Schüler nieder. Das finde ich immer so schön. Ja, verstehe. Und das ist ja auch so ein Organismus, so eine Klasse, nicht? Also, oder? Das ist so ähnlich wie so ein Bienenvolk. Das hat auch seine Stimmung. Ja, natürlich. Sind ja auch alles weiblich. Ja. Nein. Ja, schön. Also ich war heute zum Beispiel, ich hatte heute einen Unterricht in einer Klasse für geistige Förderung. Das heißt, da sind die Kinder, die eigentlich hinten überfallen. Ja. Und die bekommen regulären Schulunterricht und da haben wir, an dieser Schule haben wir gerade ein Bienenthema. Das heißt, diese Kinder, da ist alles dabei, da sitzen Kinder im Rollstuhl, da sind Kinder mit epileptischen Anfällen, da sind Bewegungsbehinderungen dabei und mit diesem kunterbunten Haufen machen wir auch ein Bienenthema und das ist so unglaublich wunderschön, weil die Kinder ganz andere Fragen stellen und wiederum ganz anders damit umgehen und heute zum Beispiel hatten wir das Thema Honig was ja eigentlich nicht in die Jahreszeit passt, aber die Kinder waren unheimlich scharf darauf. Die wollten jetzt endlich mal Honig probieren. Und die Kinder haben mich gefragt, ob ich die Bienen gefragt habe, dass ich den Honig nehmen darf. Ja, schöne Frage. Fand ich fantastisch. Was haben Sie geantwortet? Ich habe gesagt, selbstverständlich, habe ich höflich nachgefragt. Ja? Absolut. Und wie haben Sie gefragt? Und Sie haben es mir gestattet. Ja. Und Sie haben es mir gestattet. Ja, ja. Das ist ja, es ist ja wirklich ein Deal, den man mit den Bienen eingeht. Also Sie haben ja gefragt. Ja, da gibt es ja eine vielleicht implizite Frage und nicht in Worten, aber man ist ja da in Verbindung. Absolut. Ach schön. Wo es summt, da lass dich nieder, steht auf einem Täschchen von Ihnen. Was hat denn das für eine Komponente bei Ihrer Arbeit mit Bienen und Kindern in der Schule? Also, das ist die Knuddeltasche. Die Knuddeltasche, ja. Es ist, wir machen Kooperationen und wir von der Schulimkerei sind natürlich gezwungen, in irgendeiner Form an Gelder zu kommen. Das ist die Grundidee gewesen. Ja. Das heißt, ich muss schauen, wo ich meine benötigten Gelder herbekomme, damit die Schulimkerei weiterlaufen kann. Weil unsere Schule selbst ist nicht in der Lage, mir die Gelder zu geben und dann muss ich anders schauen. Ich habe eine ganz wunderbare Freundin, das ist eine Schneidermeisterin und diese Schneidermeisterin näht mir Bienentaschen. Und diese Bienentaschen darf ich verkaufen und da bekommt die Schneidermeisterin ihr Materialgeld und der Rest, der ist für die Schulimkerei als Spende. Ah ja. So ist das zustande gekommen. Ein anderes Täschchen, das die Aufschrift Honiggeld. Genau, das braucht jeder Imker. Und ja, time is honey. Genau, genau, genau. Wie sind Sie denn zur Schulimkerei gekommen? Weil Sie machen das ja wirklich professionell im Sinne von umfassend. Sie haben ein ganzes Programm. Ja. Wir werden das auch auf der Website verlinken, damit man sich auch wirklich umschauen kann. Einerseits machen Sie ein Programm mit Wissen, andererseits, ja, wie sind Sie denn dazu gekommen? Also grundsätzlich habe ich mir meinen Beruf selbst geschaffen. Den Beruf einer Schulimkerin, den gibt es ja eigentlich nicht. Ich habe ihn selbst für mich erfunden, ja. Fühle mich sehr wohl damit und habe im Prinzip begonnen vor vielen, vielen Jahren, weil ich gesehen habe, dass die Bienen und die Kinder eigentlich füreinander geschaffen sind. Ja. Es ist immer sehr, sehr viel Interesse gewesen, wenn ich hier zu Hause an meine Bienen gegangen bin. Wir haben einen Drei-Generations-Haushalt. Wir haben teilweise 14 kleine Kinder hier in unserem Garten rumdüsen. Ja. Und unsere Bienen stehen mitten im Garten, also nicht irgendwo verscharrt oder verdeckt oder abgegrenzt, sondern mitten im Garten. Und ich habe von Anfang an festgestellt, dass es gut geht, sogar sehr gut geht. Ja. Das heißt, der Interesse hat, geht hin und der es nicht möchte, der lässt es einfach bleiben. Mhm. Und wir haben diese Kombination erfolgreich über ein paar Jahre ausprobiert und haben festgestellt, kein Kind wird gestochen. Und dann habe ich gedacht, wenn das so in diesem kleinen Bereich funktioniert, dann müsste das eigentlich mit den Schulen auch möglich sein. Und ich bin immer dafür gewesen, die Natur wieder zurück an die Schulen zu bringen. Ja. Und das war die Grundidee. Und dann bin ich letztendlich ganz einfach irgendwann mal in die Schulleitung gegangen, habe mir einen Termin geholt und habe gefragt, ob Interesse liegt, so ein Projekt an die Schule zu holen. Und mein damaliger Schulleiter hat gesagt, selbstverständlich, wann wollen Sie anfangen? Und sind Sie Lehrerin? Nein, ich bin tatsächlich keine Lehrerin. Ich bin ein Quereinsteiger, ich bin tatsächlich Konditorin. Ja, ist das schön. Mhm. Und, und ich darf tatsächlich, also es gibt in Hamburg einen im Schulgesetz ist ein Paragraph verankert, das heißt, aus der freien Wirtschaft dürfen Experten unterrichten. Das ist sehr schlau, ja. Mhm. Und da bin ich hineingekommen. Weil viele Leute suchen ja das Weite, sobald sie die Schule einmal verlassen haben und gehen nie wieder dorthin zurück. Und ich finde das aber immer, ich denke, es sollte ja jeder einen Tag pro Woche oder vielleicht im Monat, wenn es irgendwie geht, auch ein Rechtsanwalt oder von mir aus ein Bestatter man kann nur gewinnen. Ja. Genau, genau. Also ich fühle mich pudelwohl. Und ich bin ja ein freier Mensch insofern, als dass ich ganz viele Projekte selbst aufbaue und an ganz unterschiedlichen Institutionen darbiete. Und das ist der große Reiz daran. Das heißt, ich habe von ganz klein bis ganz groß alles mit dabei. Und wie viele Völker betreuen Sie dann de facto? Wir haben in der Schulimkerei haben wir 6 Völker als Wirtschaftsvölker quasi immer dort stehen. Ja, in einer Schule in der Nähe von Hamburg. Ja, richtig, genau. Das ist in einer noch Grundschule. Hamburger, Es ist, die Bienen stehen direkt auf der Grundschule und wir sind ein Schulkomplex. Das heißt, 500 Meter weiter sind die weiterführenden Schulen von Klasse 5 bis 13. Ja, weil Sie ja sagen, ab 14, 15 Jahren ist es richtig sinnvoll, auch mit den Kindern zu arbeiten an den Völkern. Drunter ist es gut, bei einem Workshop oder kennenzulernen. Genau. Aber genau, so richtig genau. Nachhaltig zu arbeiten, 14, 15 Jahre. Vielleicht richtig. Manchmal früher schon ein bisschen, aber. Das ist korrekt, weil die Kinder dann einfach in der Lage sind, schon Organisation aufzugreifen, schon Verantwortung zu übernehmen und auch sich für Dinge einzusetzen, weil sie den Weitblick haben, weil sie das überblicken können, was da eventuell auf sie zukommt. Mhm. Und vor allen Dingen eben auch die Idee, wenn derjenige mal zu Hause mit dem Imkern beginnen möchten und wirklich selber ein Volk beimkert. Ja. Das ist deswegen dieses Alter. Und wenn ich mit Kindern wirklich alle Arbeiten am Bienenvolk mache, diese Kinder sind tatsächlich ab 13 sind sie mit dabei. Ja, jetzt ist mir eine Frage weggeflogen, die so naheliegend war und auch wichtig, wie ich meine, aber sie ist jetzt nicht mehr da. Das heißt jetzt eigentlich, Sie sind Expertin darin, so viele eigentlich Lebewesen zu vernetzen, dass das Ihre eigentliche Aufgabe als Imkerin ist. Also schon nicht mehr unbedingt das Management und der Betrieb der Völker, sondern so viel mehr darüber hinaus. Ja, ja, ja, ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe ja letztendlich, einfach nur geimkert, bin dann auf diese Idee gekommen, das mit den Kindern zu vernetzen und habe dann einfach gesehen, was da für eine Interesse und auch Potenzial vorhanden ist. Ja. Und auf der anderen Seite, dass ich da eben, ich habe da so eine Freude und also auch Erfüllung da drin gefunden. Und durch diese große Möglichkeit, jedes Mal etwas anders darbieten zu können, für mich ist die Imkerei, das ist die Keimzelle, ganz richtig. Aber dieses Drumherum, das ist das, was ich so großartig finde. Denn letztendlich, es ist nur diese kleine Biene, aber man kann da eine Geschichte drumherum konstruieren. Und da passt eigentlich jedes andere Thema mit ran. Also ich bin nicht engstirnig, ich arbeite nicht mit Scheuklappen, sondern ich finde ja auch immer wieder neue Themen. Und das ist ja immer die Angst auch, dass es Zwischenfälle gibt mit Allergien. Haben Sie da etwas Negatives schon erlebt, was nicht gut ausgegangen ist? Nein, tatsächlich noch nie. Also wir haben einen Notfallplan, der ist abgesprochen mit der Schulleitung. Ich arbeite in festen Kursen nur mit Kindern, wo die Eltern mir bestätigt haben, dass die Kinder nicht an einer Bienengiftallergie erkrankt sind. Mhm. Und ansonsten habe ich immer ein geladenes Handy. Ja. Und egal was passiert, wenn ein Kind gestochen wird, es kommt an meine Seite, mit dem Kind rede ich beobachte es. Und wenn das Kind sich sofort anhört, als ob es nasal redet oder eine Erkältung bekommt, das ist so ein erster Hieb in die Richtung, dann würde ich sofort einen Notarzt holen. Also von daher, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich habe anfänglich mit dem Rettungsdienst hier in Hamburg gesprochen, weil ich einfach mal wissen wollte, wie soll ich es aufbauen, B, welche Möglichkeiten habe ich und C, wie oft passiert sowas überhaupt. Und wir haben pro Jahr hier in Hamburg haben wir ungefähr 7 echte Notfälle mit der Schocksymptomatik aufgrund eines Insektenstiches. Ja. Und das sind 5-mal Wespe und der Rest ist die Biene, also super selten, super selten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es bei einem Erwachsenen tatsächlich schon mal erlebt, in einer ganz anderen Situation. Und es ist alles gut ausgegangen und ich habe dadurch ganz viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mir diese Angst genommen. Ja, verstehe. Und ich stelle mich dieser Problematik, würde ich einfach mal sagen. Ja. Und ich glaube, wenn es hier an meinem Bienenstand passiert, ist es mir 100.000-mal lieber, als wenn ich in Mallorca im Gebirge bin und da passiert so etwas. Und Sie haben ja auch Overalls für alle Kinder und Handschuhe und Hüte und lassen dann die Kinder, wenn sie selbst mögen und wenn sie sich schon gut auskennen, freiwillig etwas ablegen davon. Und das finde ich auch interessant, dass es diese Möglichkeit gibt, die dann auch zu den Kindern passt. Wenn die Handschuhe ausziehen, dann wissen sie, dass sie auch möglicherweise gestochen werden und gehen wahrscheinlich auch anders damit um jetzt von der Aufnahme her. Ja, Ja, also das ist in erster Linie natürlich immer diese interessante Idee mit der Mutprobe. Ich bin mutig, ich versuche das einfach mal. Und dann ist natürlich auch, ich traue mir etwas zu. Mhm. Und wir haben natürlich letztes Jahr oder dieses Jahr haben wir diese unglaublichen Sommer gehabt mit diesen Wahnsinnstemperaturen. Und da haben die Großen natürlich keine Anzüge mehr angehabt. Also die sind alle nur noch mit Hut rumgelaufen und ansonsten hatten sie nichts an Imkerschutzkleid und das war einfach gar nicht notwendig. Also dann dürfen die auch selbst entscheiden. Mit Rücksprache der Eltern ist das alles möglich. Kein Problem. Frau Westphal, wir könnten ja viel länger noch miteinander reden. Aber ich glaube, ein erster Einblick ist getan und ich würde gerne, wenn ich in der Nähe von Hamburg einmal bin, für ein Gespräch, für die Bienengespräche vorbeikommen, wo wir dann eine ganze Episode zur Schulimkerei machen und auch ein bisschen so dieses Wissen, so viel Sie halt erzählen möchten, weitergeben, weil man kann dann schon viel lernen, glaube ich, von Ihnen, wenn man so etwas im Hinterkopf auch hätte, das könnte man ja doch in seiner Umgebung machen. Absolut. Aber jetzt muss ich noch fragen, wie ist denn die Volksstärke denn jetzt? Also wie geht's denn den Bienen tatsächlich? Denen geht's fantastisch. Also ich bin überrascht, wie groß die Völker sind und wie stark die Völker sind. Die stehen hervorragend im Futter. Sie sind immer noch sehr, sehr schwer. Und es sieht sehr gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nicht ein Volk, was jetzt drohnenbrütig ist oder keine Königin mehr hat. Die sehen fantastisch aus. Sehr gut. Und Varroa, alles im Griff? Alles gut? Wenn Sie eine Schule haben, die an den Bienen imkern, was meinen Sie, wie gut die Kinder gucken? Und was meinen Sie, wie gut die Varroen erkennen können? Und deswegen haben wir immer einen ganz geringen Befall. Ah, das Monitoring auf Top, weil die einfach gute Augen haben. Und die. Ja, selbstverständlich. Und die sind interessiert die sehen jede und Mühle. Die sind neugierig. Absolut, das klappt hervorragend. Seit 10 Jahren sind wir komplett mit unseren Völkern durch den Winter gegangen. Und wie behandeln Nicht Sie? Eins verloren. Ich arbeite mit Ameisensäure und mit Oxalsäure. Ja. Und jetzt, bei uns gibt es jetzt, wir haben jetzt Mitte November, 15. November, es ist wärmer als üblich, aber wir haben jetzt zum Wochenende, also in 1-2 Tagen, die ersten Nachtfröste. Ja, und das bedeutet ja dann immer, dass man dann, ich glaube, 2 Wochen dazu zählt und dann ist man brutfrei. Ja, genau. Wir hatten es schon ein bisschen früher und das heißt, jetzt ab morgen kann ich behandeln. Ja. Ah, verstehe. Gut, ich bedanke mich für Ihre Zeit und für den Einblick, Frau Westphal. Gerne. Unser Korrespondentenbericht aus dem Norden Deutschlands, aus Hamburg. Ja. Ach, das ist immer so schön zu verreisen. Und sei es mit eben Telefon und Skype. Dankeschön. Ja. Sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Und das war's dann schon. Das waren die 41. Bienengespräche Mitte November 2018. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien mit einer Bitte, wenn es Rückmeldungen gibt, an feedback@bienenpodcast.at. Ich freue mich über Ideen und vielleicht auch Angebote, worüber wir reden könnten. Dann kann ich einmal vorbeischauen und wir machen was zusammen. Bienengespräche dort, wo es gemeinsam passiert. Tschüss.